Vorwort aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vorwort aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch. Wenn ich den vielen und von bewährten Fachmännern herausgegebenen Büchern über Blumenzucht ein neues Schriftchen hinzufüge, so liegt es mir fern, damit beweisen zu wollen, es sei der Stoff von den erwähnten Autoritäten nicht vielseitig genug behandelt worden. Wohl aber entschloss ich mich zur Herausgabe der vorliegenden Arbeit, die ursprünglich, wenn auch in geringerem Umfange, als Manuskript nur für einen Kreis befreundeter Blumenliebhaber und Blumenfreundinnen bestimmt war, nachdem ich von letzteren veranlasst wurde, dieselbe auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen, was damit motiviert wurde, dass die Anschaffung vorhandener, größerer Werke für viele zu kostspielig sei und diese mehr oder weniger eine Verfügung über größere Wohnungen mit Garten voraussetzten. Wenn ich nun bei Umarbeitung dieser ursprünglich einfach gehalten gewesenen Anleitung dieselbe bedeutend erweitert habe, so folgte ich dem Goetheschen Ausspruch, wer vieles bringt, muss jedem etwas bringen. Und da ferner eins sich nicht für alle schickt, so lag Veranlassung genug vor, dieses Werkchen auch den Inhabern verschiedener, größerer und kleinerer Räumlichkeiten für ihre Blumen- und Pflanzenkultur dienstbar zu machen. Somit hoffe ich, dass es jedem nach seinen Verhältnissen zur Hand gehen werde und füge dem nur noch meinen besten Dank für diejenigen Freunde hinzu, welche mir bezüglich einiger Spezialitäten ihre Erfahrungen nicht vorenthalten haben. Bezüglich der in diesem Werkchen enthaltenen Abbildungen von Pflanzen habe ich noch zu erwähnen, dass die Originalpflanzen, nach welchen die Zeichnungen gefertigt wurden, aus den renommierten Gartenetablissements von Hage und Schmidt sowie von Platz und Sohn in Erfurt entnommen worden sind. Beide genannten Etablissements liefern dergleichen Pflanzen in vorzüglichen Exemplaren und können daher bei Bedarf besonders empfohlen werden. Kittlitz im November 1879, der Verfasser. Ende von Vorwort. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Allgemeine Bedingungen für Zimmerkultur aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Allgemeine Bedingungen für Zimmerkultur aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch. Erstens. Das Blumenzimmer. Die Blumenzucht im Zimmer ist nur für denjenigen Blumenfreund ein dankbares Unternehmen, welcher mit den Gesundheits- und Lebensbedingungen seiner Lieblinge sich näher vertraut macht. Es wird daher eine leicht fassliche Anleitung zu einer glücklichen Kultur gewiss willkommen sein, und es soll vorliegendes Werkchen das zusammenfassen, was die Erfahrung gelehrt hat, um den lieblichen Kindern Floras ein erfreuliches Gedeihen im Zimmer zu sichern. Als Hauptbedingung einer günstigen Zimmerkultur ist in erster Reihe ein guter Standort zu betrachten. Diejenigen Zimmer, in welchen mit gutem Erfolg Pflanzen gezogen werden sollen, müssen dem Lichte besonders zugänglich, möglichst staubfrei, südlich, östlich oder westlich gelegen, dürfen auch nicht plötzlichen Wechsel von Wärme und Kälte ausgesetzt sein. Gase, welche sich aus Stubenöfen oder Beleuchtungsleitungen der Zimmerluft mitteilen, können auf die Pflanzen leicht nachteilig, ja tödlich wirken. Deshalb muss das Einbringen von Rauch in die Blumenzimmer so viel als möglich verhindert werden. Um sich gegen diesen Übelstand zu schützen, ist es vorteilhaft, zur Beheizung derartiger Zimmer luftdichte Berliner Öfen zu benutzen, welche den verderblichen Rauch und Geruch nicht ausströmen lassen. Um den unvermeidlichen Staub im Blumenzimmer so viel als möglich zu mindern, ist es ratsam, die Fußböden mit Delfarbe zu bestreichen oder auch mit Wachstuch zu belegen. Der Boden kann alsdann öfters durch Anfeuchten gereinigt werden, wodurch zugleich den Pflanzen eine wohltuende Feuchtigkeit zugeführt wird. Überhaupt empfiehlt es sich, stets für etwas feuchte Luft im Zimmer zu sorgen. Man erhält diese im Sommer durch öfteres Bespritzen der Pflanzen, im Winter hilft man sich dadurch, dass man flache, mit reinem Wasser gefüllte Gefäße auf den Ofen oder in dessen Nähe stellt. Das allmählich verdunstende Wasser erzeugt alsdann die erforderliche Feuchtigkeit der Luft. Ein fernerer Hauptfaktor zur Gesunderhaltung der Pflanzen ist das Lüften. Es müssen deshalb im Blumenzimmer die erforderlichen Vorrichtungen angebracht werden, und zwar Luftklappen, entweder in den Fenstern oder Wänden, da es nicht immer angängig ist, ganze Fensterflügel offen zu halten. Da die hier gegebenen Anleitungen zur Herstellung und Erhaltung einer für die Zimmerpflanzen gesunden Luft zugleich das bezwecken, was für die menschlichen Atmungsorgane zuträglich ist, so sind diese Vorrichtungen von doppeltem Nutzen. Die Zimmerpflanzen lassen sich, wie die Gewächshauspflanzen, je nach ihrem ursprünglichen Vorkommen einteilen, in solche, welche eine höhere, und in solche, welche eine niedere Temperatur zu ihrem Gedeihen nötig haben. Die ersteren bezeichnet man mit dem Namen Warmhauspflanzen. Diese erfordern im Winter ein gut verschlossenes Zimmer, welches in einer Temperatur von 10 bis 12 Grad gehalten werden kann. Fußnote: In diese Abteilung gehören zum Beispiel die Latania, Dracaena, Gloxiana, Ficus, Begonia, Philodendron, Anthurium, Gardenarium und viele weitere. Ende der Fußnote. Die anderen bezeichnet man als Kalthauspflanzen, welche eine Temperatur von nur 3 bis 6 Grad erfordern. Wie zum Beispiel Orange, Myrte, Camellia, Fuchsia, Gerania, Belagonia, Gregia sphacelata und dergleichen. Zweitens, Blumentöpfe. Die Blumentöpfe müssen je nach ihrer Größe und sonstigen Beschaffenheit dem Wurzelvermögen der Pflanze angepasst werden. Wählt man zu große Töpfe, so vermag die Pflanze den Nahrungsstoff der Erde und das Wasser nach dem Begießen nicht aufzuzehren. Die Feuchtigkeit kann auch nicht schnell genug durch den Boden ablaufen oder durch die porösen Wände des Topfes dunsten. Die Folge davon ist, dass die Erde versäuert. Daher ist es für viele Pflanzen besser, einen etwas zu kleinen als einen etwas zu großen Blumentopf zu nehmen. Nur Pflanzen mit stark verzweigten Kronen und vorzüglichen Wurzelballen oder lebhaften Wachstum bedürfen eines verhältnismäßig größeren Topfes. Bei Pflanzen mit ausgebreiteten Wurzeln, Saugwurzeln, zum Beispiel Rhododendron, Azalea und überhaupt perennierenden Pflanzen, müssen die Töpfe mehr breit als tief, hingegen bei Pflanzen mit tiefgehenden Wurzeln, Pfahlwurzeln, wie Orangen, Palmenarten, Rosen, mehr tief als breit sein. Dagegen sind glasierte Töpfe aus Ton, Porzellan oder Steingut, Eisen oder Zink, aber auch mit Dellfarbe gestrichen, obgleich sie ein elegantes Aussehen haben, verwerflich, weil die Feuchtigkeit durch dieses wasserdichte Material nicht verdunsten kann und dadurch leicht Wurzelfäulnis verursacht wird. Ferner sind dergleichen Töpfe deshalb nicht zu empfehlen, weil sie im Sommer an der Sonne sich leicht erhitzen, wodurch die zarten Wurzeln vertrocknen und absterben. Allzu dickwandige Töpfe sind unzweckmäßig, weil in demselben der Wurzelballen sich übermäßig feucht erhält. Deshalb wähle man immer solche aus leichter, poröser Masse. Fußnote: Die in neuerer Zeit in Gebrauch gekommenen, vom Verfasser dieses aber selbst noch nicht erprobten, von Lefkoschen Patentkulturtöpfe, welche in größeren Porzellan- und Steingutthandlungen käuflich sind, versprechen für die Zimmerkultur manche Vorteile. Dieselben haben doppelte Wandungen, wovon die inneren porös und mit Löchern versehen sind, der Zwischenraum zwischen den inneren und äußeren Wänden dient zur Aufnahme des Gießwassers. Da beim Kauf von dergleichen Töpfen eine gedruckte Gebrauchsanweisung beigegeben wird, so verweise ich auf letztere und erwähne nur noch, dass der jetzt noch ziemlich hohe Preis dieser Töpfe dem allgemeineren Gebrauche desselben noch im Wege steht. Ende der Fußnote. Verwendet man Vasen anstelle der Blumentöpfe, so muss der Fuß derselben zum Abheben eingerichtet sein, um das im Fuße sich sammelnde Wasser von Zeit zu Zeit entfernen zu können. Die Wände der Vase können sanft gebogen sein, sollten aber im Übrigen dieselben Eigenschaften haben wie ein normaler Blumentopf. Pflanzenkübel sollten aus Eichen oder anderem harten Holze gefertigt sein, da weiches Holz zu schnell fault. Sehr zuträglich für die Dauer solcher Kübel ist das Ausbrennen der inneren Flächen und das Ausstreichen der äußeren mit Delfarbe, da hier ein Delfarbenanstrich insofern ohne Nachteil für die Pflanze ist, weil durch die einzelnen Tauben genug Zwischenraum zum Ablaufen oder Verdunsten des Wassers vorhanden ist. Es werden dergleichen Kübel überhaupt nur bei Orangen, Oleander und dergleichen Holzpflanzen angewendet. Wegen der Abzugslöcher gilt hier dasselbe wie bei den Töpfen. Nach der Größe genügen hier 3 bis 5 gebohrte Löcher. Das Bedecken derselben mit Scherben, Ziegelstücken, Torfbrocken und dergleichen ist hier ebenso notwendig wie bei Töpfen. Untersetzer wendet man nur bei Sumpf- oder Wasserpflanzen an. Für alle anderen Pflanzen sind sie nachteilig, weil sich in denselben das überflüssige Wasser ansammelt, was leicht Wurzelfäulnis erzeugt. Da jedoch und namentlich im Zimmer die Untersetzer nicht ganz zu entbehren sind, so muß man die Nachteile derselben dadurch abzumildern suchen, dass man das darin angesammelte Wasser öfter entfernt. Als Aushilfe empfiehlt sich das Einlegen von Holzstäbchen auf dem Boden des Untersetzers. Drittens, Erdarten. Unsere zahlreichen Topfpflanzen verlangen zu ihrer Ernährung, zu üppigem Wachstum und zu schöner Entwicklung verschiedene Erdarten, die man teils aus künstlichen, teils aus natürlich vorkommenden Erden zusammensetzt. Die Herstellung und Bereitung der verschiedenen künstlichen Erden kann hier natürlich nicht beschrieben werden, denn wer die Blumenzucht im Kleinen und im Zimmer betreibt, dem würde dieses Geschäft zu umständlich, ja sogar unmöglich sein. Bezieht man seinen Erdbedarf vom Gärtner, so hat man überdies den Vorteil, dass letzterer als Sachverständiger am besten zu bestimmen weiß, welche Erde für die betreffenden Pflanzen erforderlich ist. Es wird aber immerhin manchen Pflanzenfreund interessieren, etwas Näheres über die Beschaffenheit und Entstehung der für die Blumenzucht nötigen, natürlichen Erden zu erfahren. Von den natürlichen Erdarten unterscheidet man Heide, Moor, Torf, Laub- und Holzerde. Heideerde findet sich auf vertieften Flächen in Wäldern, entsteht durch Verwesung von Heidekraut, Caluna vulgaris oder Erica vulgaris, Kiefernnadeln, Heidel- und Preiselbeerenkraut, im Verein mit Farnkräutern sowie von Blättern der Pflanzen, die auf Heideboden wachsen, und einem Gemisch von vegetabilischem Humus und feinem Quarzsande und hat in der Regel eine rötlich-braune Farbe. Sie kann, wenn sie ungemischt noch zu fest ist, mit einem Zusatz von Sand, aber wenn sie zu leicht ist, mit Lehm und anderen schweren Erdarten vermischt und verwendet werden. In reinem Zustande hat sie die Eigenschaft, dass sie sehr schnell austrocknet. Man verwendet sie daher hauptsächlich für solche Pflanzen, die eine leichte, schnell austrocknende Erde lieben, zum Beispiel neuholländische und kapische Pflanzen wie Eriken, Epeiris und neuholländische Akazien. Moorerde besteht aus verwesten, vegetabilischen Pflanzenresten, aus abgefallenen Blättern und abgestorbenen Wurzeln von Heidekraut, Farnkräutern, Moosen und anderen niedrig wachsenden Pflanzen. Sie hat eine braun- bis schwarzbraune Farbe und besitzt die Eigentümlichkeit, dass sie viel Wasser aufzunehmen vermag. Vermöge der vielen Humusteile ist sie geeignet, das Wasser länger anzuhalten, wogegen sie in völlig trockenem Zustande sehr schwer Wasser aufnimmt. Es ist deshalb vorteilhaft, die Moorerde mit anderen ähnlichen Erden und einem Zusatz von Sand zu vermischen. Moorerde reichlich mit Sand vermischt, ist besonders verwendbar für Drazenen, Farnkräuter, Ficusarten und dergleichen. Moorerde mit nur wenig Sand vermischt, für tropische Saugpflanzen, besonders Aroideen, Cyperus, Papyrus, Saharum officinarum und dergleichen. Enthält die Moorerde viel eisenhaltige Teile, benutzt man sie ausnahmsweise zum Blaufärben der Blumen, zum Beispiel Hortensien. Wenn aber die Blüte konstant blau erhalten werden soll, ist es nötig, die Pflanzen öfter noch mit einer dünnen Lösung von eisenhaltigen Alaun zu begießen. Diese Lösung bewirkt auch bei hellblühenden Pflanzen eine blaue, allerdings weniger intensive Färbung. Torferde oder Torfmoorerde, welche wegen ihrer ähnlichen Beschaffenheit öfters mit Heideerde verwechselt wird, besteht aus der obersten Schicht solcher Torfmoore, welche einen sehr rotbraunen, faserigen Torf bergen. Die Oberfläche trägt gewöhnlich Torfmoose, Moorgräser und Moosbeeren, Vaccinium oxycoccos. Die Farbe dieser Erde ist rotbraun bis schwarz, im Übrigen ist sie zäh, porös, trocken und pulverig. Sie wird in trockenem Zustande an den Ufern der Torfmoore gestochen. Man verwendet diese Erde mit Lehm und Sand vermischt, ganz wie die Heideerde, für neuholländische und kapische Pflanzen, Azaleen, Farnkräuter, Rhododendron. Walderde und Lauberde ist eine leichte, nahrhafte, lockere schwarze Erde, die durch Verwesung von Blättern in Laubwaldungen entstanden ist, wo sie in Vertiefungen die ganze Oberfläche in stärkeren Schichten bedeckt. In reinem Zustande ist sie für die Topfgewächse nicht zu empfehlen, indem sie leicht versäuert, aber reichlich mit Sand vermischt, ist sie eine der vorzüglichsten Erden für die meisten Topfpflanzen. Ist sie weniger nahrhaft, so setzt man etwas Kompost oder Düngeerde hinzu, und ist sie zu leicht, etwas Lehm. Diese Erde findet Verwendung für die meisten krautartigen und schnell wachsenden Topfpflanzen, zum Beispiel Fuchsien, Heliotropien, Primeln, Pelargonien, Calceolonien, sogar für Kamelien. Holzerde ist noch leichter als Lauberde und daher wenig nahrhaft. Man findet sie im natürlichen Zustande in alten, hohlen Bäumen, besonders in hohlen Weiden, Pappeln und so weiter. Die beste ist die aus Eichen- und Buchenstämmen. Da sie leicht sauer und fest wird, muss sie mit Sand und anderen Erden, auch mit Komposterde, vermischt werden. Die Holzerde wird besonders zur Kultur von Orchideen, Aroideen, Rhododendron, Farnkräutern, mit Heide, Moor oder Lauberde vermischt, mit gutem Erfolg verwendet. Künstliche Erdarten. Mistbeeterde ist die fetteste Erdart, welche man für die Zierpflanzen gebraucht, und für alle Pflanzen, welche einen kernkräftigen, lockeren Boden lieben, zu empfehlen. In den meisten Fällen besteht sie nur aus verrottetem Pferdedünger, welcher zum Mistbeet anwärmen benutzt worden war. Mistbeeterde ist namentlich für krautartige Pflanzen, zum Beispiel für Pelargonien, Berbenen, Petunien, Calceolarien etc. gut zu gebrauchen. Die Komposterde, welche aus verschiedenen versauerten, unbrauchbaren Erden, verrottetem Dünger, Unkraut, Abfällen aus Seidensiedereien, Leder- und Küchenabfällen, Düngerjauche oder Blut zusammengesetzt ist, verwendet man selten allein, sondern immer als Zusatz anderer magerer Erdarten an. Vorzüglich findet sie Verwendung für alle Mistbeetpflanzen wie Cineranien, Fuchsien, Pelargonien, Reseder, Topfrosen etc. Unter Landerde versteht man Gartenerde, die vorzüglich nach langjähriger Gemüsekultur durch Humus und Dünger entstanden ist. Für eine große Anzahl von verschiedenen Topfpflanzen ist diese Erde, besonders wenn sie lehmhaltig ist und ihr nicht zu reichlich stickstoffhaltige Düngestoffe zugeführt wurden, mit Lehm- und Humusboden zu untermischen. Schließlich sei hier noch erwähnt, dass man die Erde von Maulwurfshaufen auf fetten, lehmigen Wiesen statt Rasen oder anderer fetter Erde mit großem Vorteil verwenden kann. Sollte dieselbe zu fest sein, so kann man etwas Sand beimischen. An die Erdarten schließen sich unmittelbar die Düngemittel, welche zur guten Topfpflanzenkultur nötig sind. Im Allgemeinen ist für diesen Zweck die Zahl der Düngemittel eine sehr beschränkte, nur für wenig Sorten von Topfgewächsen verwendbar, auch nur dann, wenn man nicht genug nahrhafte Erde zur Verfügung hat, in welchem Falle allerdings durch Düngemittel nachgeholfen werden muss. Animalischer oder tierischer Dünger, Kuhdünger, ist für Topfpflanzen nicht selten sehr nachteilig und muss daher vorsichtig gebraucht werden, wohingegen vegetabilischer Dünger, zum Beispiel Malzkeime, weil geruchlos, für die Zimmerkultur zu empfehlen ist. Bei größeren Topfgewächsen, welche sehr fetten Boden lieben, zum Beispiel Efeu an großen Spalieren, und bei denen ein Umsetzen nicht gut möglich ist oder die solches im Laufe des Sommers nicht vertragen, zum Beispiel Orangen, Oleander, Lorbeerbäume, Myrten etc., wendet man Düngemittel an, am zweckmäßigsten sogenannten Düngerguss. Letzterer wird bereitet, indem man mit dem Wasser von abgestochenen Malzkeimen 6 bis 12 Tage hintereinander begießt. Bei Anwendung von tierischen Düngemitteln als Hornspäne, Knochenmehl etc. ist ein längeres Abgären in Wasser notwendig und dann nur sehr verdünnt zu verwenden. Die Zeit, in welcher auf solche Weise gedüngt werden kann, ist das Frühjahr als erste und der Sommer als zweite Vegetationsperiode, die Zeit des Begießens früh und abends. Viertens. Einpflanzen. Hat man Pflanzen aus Samen oder Stecklingen selbst gezogen oder ohne Töpfe beim Gärtner gekauft, so geschieht das regelrechte Einpflanzen in folgender Weise. Man legt auf das Abzugsloch des zu verwendenden Topfes ein entsprechend großes Stück poröse Kohlenschlacke oder ein Stück Topfscherben, das derselbe das Abzugsloch bedeckt, damit zwar die Erde nicht durchfallen, aber das Wasser guten Abfluss haben kann. Hierauf füllt man den zum Wurzelvermögen der Pflanze passenden Topf nur insoweit mit etwas frischer Erde, als es die Hauptwurzel erfordert, hält die Pflanze gerade über der Mitte des Topfes fest und füllt nun den Wurzeln lockere Erde nach, bis ziemlich an den oberen Rand, Drück dann die Erde mit beiden Daumen mäßig fest, so dass der obere Rand des Topfes das Wasser beim Begießen nicht abfließen lässt. Nach dem Verpflanzen bespritzt man mäßig und hält die Pflanzen einige Tage gegen Freiluft geschlossen, bis zur Verwurzelung der Pflanzen, aber immer etwas schattig und feucht. Die im Garten oder im Saatkasten selbst gezogenen Pflanzen muss man einige Zeit vor dem Verpflanzen gehörig begießen, damit dann die Erde beim Ausgraben, was auch am besten mit einem Holzspan geschehen kann, an den Wurzeln festhält und das Einpflanzen mit Wurzelballen geschehen kann. Ende von Allgemeine Bedingungen für Zimmerkultur. Pflege der Zimmerpflanzen aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hermann Roskanz. Pflege der Zimmerpflanzen aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch. 1. Das Begießen erfordert die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Wann und wie oft wir die Pflanzen begießen sollen, hängt teils von der Witterung, der Jahreszeit, teils von der Art der Pflanze selbst oder von dem Wachstum derselben ab. Zum Begießen eignet sich vorzüglich Regen- oder Flusswasser. Quell- und Brunnenwasser nur dann, wenn es mehrere Tage in einem größeren Gefäße gestanden und die Temperatur des Zimmers, in welchem die Pflanzen stehen, angenommen hat, wogegen frisch von Brunnen verwendetes Wasser die Pflanzen leicht wurzelkrank macht und darauf endlich zum Absterben bringt. Zu warmes Wasser hingegen bewirkt schnelles Wachstum, wobei sich die Pflanzen bald übertreiben, bald erschlaffen und eingehen. Wie oft eine Pflanze zu gießen ist, lässt sich in kurzen Worten nicht speziell angeben. Die Notwendigkeit des Gießens ergibt sich dem Blumenfreunde von selbst. Meist tritt sie ein, wenn die Oberfläche der Erde einige Zentimeter tief ausgetrocknet ist und die Blätter schlaff zu werden beginnen. Lässt man dann die Erde noch weiter austrocknen, so hat dies zur Folge, dass die Blätter ganz erschlaffen und gelb werden, dass in manchen Fällen auch die Blüten abfallen oder gar die ganze Pflanze abstirbt. Am besten ist es daher, die Pflanze nicht bis zum Welken kommen zu lassen. Überhaupt sollte der untere Erd- und Wurzelballen nie ganz trocken, dagegen aber auch nicht durch übermäßige Nässe der Faulnis ausgesetzt werden. In beiden Fällen kann das Absterben der Pflanzen erfolgen. Am besten schützt man die Erde vor dem Versauern dadurch, dass man den Blumentopf nicht unmittelbar auf den Boden des Untersetzers stellt, wenn man letzteren überhaupt anwenden muss, sondern Holzstäbchen oder Steinchen unterlegt. Das beim Begießen von der Erde nicht aufgenommene Wasser muss natürlich von Zeit zu Zeit aus den Untersetzer entfernt werden. Ein Mittel, um die Notwendigkeit des Begießens zu erkennen, ist der Anklopf an die Wände des Topfes. Ist der Klang hell, so ist die Erde trocken und bedarf des Anfeuchtens. Im anderen Falle nicht. Findet man bei näherer Untersuchung, dass der Blumentopf eine unverhältnismäßige Schwere bekommt oder dass die Erde schlammig wird, so ist dies ein Zeichen schlechten Wasserabzuges. Es ist dann nötig, die Pflanzen vorsichtig auszutopfen, um die genaue Ursache zu erfahren. Oft werden sich Regenwürmer im Erdballen vorfinden, die entfernt werden müssen. Oder der Topf ist für die Pflanze zu groß. In letzterem Falle ist es ratsam, wenn ein Umpflanzen in einen kleineren Topf vor der Hand nicht möglich ist, den Boden des Topfes mit einer Schicht steinigen Kies- und Holzkohlenstücken zu belegen. Ergibt sich, dass nur eine Verstopfung des Abzugloches die Ursache schlechten Wasserabflusses war, so ist dem leicht durch Reinigen desselben abzuhelfen. Im Winter begießt man vorsichtiger, namentlich die Kalthauspflanzen, und weniger als im Frühjahr und Sommer. Ferner bei trüben, kalten Tagen weniger als bei sonniger, warmer Witterung. Kranke und schwachwüchsige Pflanzen gieße man mäßiger als üppig wachsende. Kurz, man suche immer den gegebenen Verhältnissen gemäß das Begießen anzuwenden. Speziell sei noch erwähnt, dass die im Winter wachsenden und blühenden Topfgewächse wie Azaleen, Kamelien, Zyklamen, Rhododendron und so weiter auch während dieser Zeit hinlängliches Begießen erfordern. Pflanzen von weicher Konsistenz wie Primula chinensis begießt man dagegen sehr mäßig, um Abfaulen derselben zu verhüten. Die Zwiebel- und Knollengewächse wie Hyazinthen, Tulpen und so weiter begieße man während ihrer Vegetationsperiode immer hinreichend. Ebenso bedürfen die Zyklamen während ihres Blätter- und Blütentriebes reichliches Begießens, wogegen den Knollen derselben während deren blätterlosen Ruhe nur sehr geringe Feuchtigkeit zugeführt werden darf. Es gilt überhaupt als feste Regel, nach welcher man sich beim Begießen zu richten hat. Je kräftiger eine Pflanze in Wachstum begriffen ist, desto mehr Wasser bedarf sie. Je langsamer und dürftiger das Wachstum, desto geringer der Wasserbedarf. Nächstdem ist aber auch darauf zu sehen, dass das Begießen nicht ausgeführt wird, wenn die Töpfe von der Sonne beschienen werden und die Erde stark erwärmt ist. Alle Zimmerpflanzen, welche einen sonnigen Standort haben, pflegt man daher im Frühjahr und Sommer des Abends, im Herbst und Winter dagegen des Morgens zu begießen. Knollen- und Zwiebelgewächse werden nur während ihrer Wachstumsperiode begossen. Nach der Blütezeit lässt man die Erde mit den Zwiebeln abtrocknen und bewahrt letztere dann an einem trockenen Orte auf, bis sie im Herbst wieder in Töpfe oder eventuell ins freie Land gepflanzt werden. Bespritzen. Das Bespritzen der Pflanzen während ihres Wachstums mit reinem lauen Wasser ist neben dem Begießen von sehr gutem Einfluss auf die Entwicklung der Blätter, indem letztere dadurch vom Staube gereinigt und in den Stand gesetzt werden, ihre Nährstoffe zugunsten der Vegetation besser zu verarbeiten. Zum Bespritzen der Pflanzen bedient man sich am besten der in neuerer Zeit im Handel erschienenen Rafraîchisseurs, kleine blechene Wasserbehälter mit rechtwinklig aufeinander stoßenden Röhrchen, durch welche das Wasser beim Hineinblasen als feinster Staubregen auf die Pflanzen getrieben wird, und die noch den Vorteil haben, dass das Wasser andere Gegenstände nicht mit benässt. Infolgedessen das Reinigen der Pflanzen auch im Winter mit diesen Instrumenten bewirkt werden kann. In Ermangelung eines solchen muss das Reinigen der Blätter, namentlich im Winter, von dem schädlichen Staube öfters mittels eines Schwammes und lauwarmes Wassers erfolgen. In der warmen Jahreszeit können die Pflanzen auch dadurch gereinigt werden, dass man sie beim sanften Regen ins Freie stellt, zum Beispiel Fuchsien, Pelargonien, Efeu, Oleander und so weiter. Nur zarte Pflanzen wie Gloxinien, Maranthen, Pandanus, Begonien etc. dürfen dem Regen nicht ausgesetzt werden. 2. Lüften. In den wärmeren Jahreszeiten Vorzugsweise im Sommer ist es nötig, durch Öffnen der Fenster den Zimmerpflanzen so viel als möglich frische Luft zuzuführen. Nur vermeide man die denselben nachteilige Zugluft. Auch im Herbst führe man den Kalthauspflanzen so viel als möglich frische, kältere Luft, weil verschiedene Arten, welche ihren Sommertrieb noch nicht abgeschlossen haben, bei Mangel an äußerer Luft lange und dürftige Triebe machen, die dann gewöhnlich erschlaffen und vertrocknen. Bei zunehmender rauer Witterung und niedriger Temperatur muss das Lüften nach und nach beschränkt werden. Im Winter, bei milder, freundlicher Witterung, wenn das Thermometer mehrere Grad über Null zeigt, gebe man den Kalthauspflanzen namentlich in den Stunden gegen Mittag etwas Luft durch Öffnen der Luftklappen, die am besten in der Wand des Zimmers oder, wenn dies nicht angängig, in den Fenstern anzubringen sind. Den Warmhauspflanzen dagegen führt man im Winter nur dann etwas freie Luft zu, wenn die äußere Temperatur auf 8 bis 10 Grad Wärme steigt. Sind zum Frühjahr, April und Mai, keine Nachtfröste mehr zu fürchten und ist milde Luft, so können die Fenster auch die Nacht über für härtere Kalthauspflanzen offen bleiben. Besonders sucht man aber seine Zöglinge vor rapidem Temperaturwechsel, vor der ausströmenden Ofenwärme durch einen Vorsetzer oder im schlimmsten Falle durch Papierschirme zu schützen und bringe besonders im Winter vegetationslose, das heißt in Ruhe befindliche Warmhauspflanze wie Caladium, Calla, Archimenes longiflora und so weiter an einen mäßig warmen Ort, da sie bei übermäßiger Wärme zum früheren Austreiben gereizt werden, schnell wachsen und bald absterben. Vegetationslose Kalthauspflanzen wie Hortensien, Fuchsien, Pelargonien und so weiter stelle man in einen frostfreien Ort, Keller oder Souterrain. Beschatten. Durch das Beschatten der Pflanzen bei grellem Sonnenlichte erreicht man besonders ein gesundes, kräftiges Wachstum, namentlich bei Mitwirkung feuchter Luft. Außerdem hat es noch den Vorteil, dass die Erde in den Töpfen nicht zu sehr erhitzt und ausgetrocknet wird, Blätter und Blüten nicht erschlaffen. Natürlich dürfen die Beschattungsvorrichtungen nicht zu dunklen Schatten erzeugen. In diesem Falle würde man ein weniger reiches Blütenvermögen zu erwarten haben. Das den Pflanzen wohltätige Sonnenlicht darf derselbe nicht ganz entzogen werden. Eine leichte Beschattung ist namentlich nötig, wenn nach anhaltender trüber Witterung plötzlich Sonnenschein eintritt. Für Beschattungsvorrichtungen wählt man Markisen zum Auf- und Niederlassen, weitmaschige Rollvorhänge oder Vorhänge, wie man sie vielfach an Schaltern findet, endlich auch Jalousien. 3. Anbinden. Das Anbinden der Pflanzen an Stäbe wird gewöhnlich beim Ein- und Umpflanzen vorgenommen, und zwar bei solchen, an denen der Wind leicht Zweige, Blätter und Blüten ab- und umbrechen kann oder der Stamm, Stängel, zu schwach ist, um sich selbst zu halten, so dass der Stab als Stütze der artigen schwachen, krummen und schief gewachsenen Pflanzen eine gerade Richtung und wohlgefälliges Ansehen gibt. Zum Anbinden verwendet man in der Regel Lindenbast, zunächst des besseren Aussehens wegen und dann, weil dieses nicht so leicht in die Pflanzen einschneidet, als Bindfaden und dergleichen, sich auch nicht so ausdehnt oder zusammenzieht als Wolle und Baumwolle. Will man die Blumenstäbe mit Ölfarbe streichen, was sehr zu empfehlen ist, so wendet man, um die Farbenharmonie nicht zu stören, entweder weiße, grüne oder graue Farben an. Stäbe von Naturholz sind nicht zu empfehlen, da sie ein weniger gutes Ansehen haben, leicht abfallen und krumm werden. Aus fichtenen und kiefernen Brettern, Latten und Holzscheiten gefertigte Blumenstäbe, die im Verhältnis zum Stängel oder Stamm der Pflanze nicht zu dick oder dünn, nicht zu kurz oder lang sein dürfen, sind die empfehlenswertesten. Nur bei schnell wachsenden Pflanzen muss der Stab etwas höher als der Stängel sein, um letzteren, auch wenn er höher wächst, weiter anbinden zu können. Die Erdspitze des Stabes kann man der längeren Haltbarkeit halber ankohlen, beteeren oder auch mit Kalkwasser oder Petroleum tränken. Die Manipulation des Anbindens geschieht auf folgende Weise. Man bindet zuerst mit einem etwas stärkeren Baststreifen den Mittelstamm an den Stab, und zwar von oben nach den untersten Teilen. Je nach der Höhe der Pflanze mit 3, 4, 5 Bändern in gewissen Entfernungen fest an und ziehe dann die langen Äste, welche sich nicht selbst zu tragen vermögen, an den Stamm heran. Die äußerste Krone. Aber und alle wenig abstehenden Zweige, welche nicht zu lang herabhängen, binde man wenig oder gar nicht an, damit das Ansehen der Pflanze ein natürliches bleibt. Weiche, strauch- und krautartige Pflanzen, die ihre Stängel gleich von der Erde austreiben, binde man, wenn das Anbinden überhaupt nötig, zu mehreren kleinen Stängelbündeln ganz locker an Stäbe. Zu dichtes Zusammenziehen der Zweige würde, außer schlechtem Aussehen, Faulnis verursachen und das ganze Gewächs verderben. Beschneiden. Das Beschneiden der Zweige und Wurzeln muss stets mit großer Vorsicht ausgeführt werden. Holzpflanzen wie Azaleen, Eriken, Neuholländerpflanzen etc., die gewöhnlich ein dichtes, filziges Wurzelgeflechte haben, wo sogar öfters die Wurzeln über die Topfränder hinaustreiben, müssen mit den Ballen vorsichtig ausgehoben werden, worauf man das aus dem letzteren hervorgetretene Wurzelgeflechte mit einem scharfen Messer so weit verschneidet, dass dem Ballen locker in den Topf passt. Nur hüte man sich, tiefgehende Wurzeln stark zu kürzen, was dem Wachstum der Pflanzen nachteilig sein würde. Zum Beispiel bei Orange, Ficus und Palmenarten. An dickfleischigen Wurzeln wie Agapanthus umbellatus etc. schneide man in der Regel nicht. Eventuell nur dann, wenn es unter besonderen Verhältnissen nötig ist, und bestreue dann die Schnittwunden mit Holzkohlenpulver oder Ziegelmehl, um Faulnis zu vermeiden. Um eine gleichmäßige hübsche Kronbildung, buschige Form oder vielfältigen Blütenschmuck zu erzielen, werden in der Vegetationsperiode im Frühjahr dem jungen Triebe bei schnell wachsenden Pflanzen, zum Beispiel Fuchsien, Pelargonien, Myrten und so fort, kurz bei fast allen krautartigen und neuholländischen Pflanzen, die Spitzen ausgebrochen oder ausgeschnitten. Man nennt das Pinzieren oder Entspitzen. Durch diese Manipulation wird auf einige Zeit das Längstwachstum unterbrochen und es entwickeln sich die in den Blattachseln befindlichen Blattknospen zu Trieben. Haben diese eine gehörige Stärke und Länge erreicht, kann dasselbe Verfahren wiederholt werden. Je öfter dies geschieht, desto mehr Zweige und Blätter werden sich bilden und die Pflanzen erhalten ein üppiges, vollkommenes Ansehen. Will man noch in demselben oder im nächsten Jahr die Pflanzen zum Blühen bringen, muss natürlich das Entspitzen bald eingestellt werden. Nicht allein durch das Schneiden und Auskneipen der Zweige erhält man eine schöne regelmäßige Form, sondern auch durch das zeitweilige Drehen der Pflanze nach dem Lichte beugt man dem einseitigen Wachsen vor. Bei spärlich wenig oder gar nicht verzweigten Pflanzen wie Palme, Ficus, Pandanus, Dracaena reicht schon mehrmaliges Drehen aus, um eine schöne Form zu erziehen. Während der Zeit, wo die Pflanzen im vollen Wachstum stehen, ist es manchmal nachteilig, starke Zweige abzuschneiden, indem durch die Schnittwunde den Pflanzen zu viel Saft verloren geht, was der Pflanze und der Blüte schadet. Bei Monatsrosen, die im Frühjahr blühend aus dem Treibhause ins Zimmer gebracht werden, schneidet man, nachdem die Zweige abgeblüht haben, diese gewöhnlich auf 3 bis 4 Augen von ihrer Basis angerechnet zurück, um dieselben zum nochmaligen Blühen zu veranlassen. Im Allgemeinen schneidet man alle abgeblühten Blumenstängel weg, teils um der folgenden Blütenbildung mehr Saft zuzuführen, teils um den schlechten Anblick verwelkter Blume zu vermeiden. Trockene, kranke oder verspillerte und überflüssige Äste sowie gelbe, schlechte Blätter sind ebenfalls zu beseitigen. Das Zurückschneiden der Äste und Stängel geschieht in etwas schräge Richtung, circa 1 Zentimeter über einem Auge, Astring oder Blattknospe. Bei saftigen oder sogenannten Fettpflanzen, wie es den Hauslaubarten, sogenannte Sukkulenten, eigen ist, nimmt man oft die Spitzen ihrer Zweige weg, damit Nebenzweige sie bilden, die zur vollkommeneren Form beitragen und zugleich Blüten ansetzen. Um der Faulnis der Fettpflanzen vorzubeugen, betreue man die Schnittwunden mit Holzkohlenasche, Kohlenpulver oder trockenen, pulverisierten Ziegelsteinen. Größere Wunden bestreiche man beim hartholzigen Wunden mit kaltflüssigem Baumwachs, das man in blechernen Büchsen in allen Apotheken erhalten kann. 4. Umpflanzen oder Umsetzen ist dann nötig, wenn das Wachstum der Pflanzen stockt und die Erde in den Töpfen mit dichtem Wurzelgeflechte umgeben oder durchzogen ist. Bei Kalthauspflanzen wird das Umsetzen gewöhnlich im April oder Mai, kurz sobald die Vegetationsperiode eintritt, vorgenommen, wogegen dies bei Warmhauspflanzen schon im März erfolgen kann. Das Umpflanzen selbst geschieht auf folgende Weise. Die linke Hand legt man flach auf den Topf, so dass man mit derselben die Erde bedeckt und gleichzeitig mit den ausgespreizten Mittelfingern den unteren Teil der Pflanze, des Stammes, umfasst. Stülpt dann den Topf so um, dass die Pflanzenkrone nach unten gerichtet ist, und stößt mit dem Topfranden einige Mal auf den Tischrand auf. Will der Wurzelballen sich nicht vom Topfe lösen, so schlägt man mit der Hand etwas stark an die Seite des Topfes, worauf dann in der Regel der Wurzelballen sich löst und auf die flache Hand zu liegen kommt. Man vermeide beim Umsetzen an den Stamme der Pflanzen zu ziehen, weil dann die Wurzeln zerreißen und so aus ihrer Lage gebracht werden würden. Findet man, dass die Wurzeln sehr fest an den Topfrändern anliegen, so bleibt nur übrig, den Topf vorsichtig auseinanderzuschlagen. Hat man den Ballen aus dem Topfen gehoben, so wird der äußere Wurzelfilz, welcher den Erdballen umzogen hat, mit einem scharfen Messer entfernt, in der Weise, dass man die filzige Masse ringsum abschält. Zum Beispiel bei Rhododendron, Azaleen, Eriken etc. Dann wird mit einem etwas spitzen Hölzchen zwischen den Wurzeln sorgfältig aufgelockert. Beim Einsetzen in den neuen Topf wird auf das Abzugsloch desselben ein Scherben auf die hohle Seite gelegt und mit etwas Moos oder auch einer flachen Schicht groben Kies, etwas feuchter präparierter Erde der Boden des neuen Topfes bedeckt. Die Quantität richtet sich danach, dass die Pflanze mit ihrem Stamme nicht tiefer zu stehen kommt, als sie vorher gestanden hat. Die Pflanzen setzt man nun mit dem Wurzelballen so ein, dass sie mit dem Stammen oder Stängel genau in die Mitte des Topfes zu stehen kommt. Der Raum zwischen dem Ballen und den Topfrändern wird unter langsamen Rütteln und Aufstoßen mit der dazu bestimmten Erde aufgefüllt und mit beiden Daumen ringsumher mäßig angedrückt, wogegen man bei größeren 12 cm und darüber Töpfen zum Eindrücken der Erde zwischen Ballen und Topfwand sich eines entsprechend starken abgerundeten Holzes bedient. Die Erde darf den Topf nicht bis zum obersten Rande ausfüllen. Es muss vielmehr von letzterem bis zur Erdoberfläche ein 1 bis 2 cm tiefer sogenannter Gießrand zur Aufnahme des Wassers bleiben. Nachdem alle die vorerwähnten Manipulationen ausgeführt sind, begießt man die Pflanze vorsichtig und stellt sie einige Tage an einen der Luft weniger zugänglichen schattigen Ort. Nun gibt es aber Pflanzen von sehr schnellem Wachstum, bei denen ein einmaliges Umpflanzen deshalb nicht ausreicht, weil in der gegebenen Erde der Nahrungsstoff ausgeht, was namentlich bei solchen der Fall ist, welche den Sommer über in krautartigen Zuständen verbleiben, wie Pelargonien, Fuchsien, Calceolarien etc. Dergleichen Pflanzen müssen auch verhältnismäßig größere Töpfe erhalten, und sobald Vegetationsstockung eintritt, die sich durch schwache Triebe bemerkbar macht, umgepflanzt werden. Bei diesen Pflanzen kann das Umsetzen von April bis August 2 bis 4 Mal vorgenommen werden. Dagegen brauchen andere, mehr holzartige Pflanzen wie neuholländische und kapische einmal jährlich, eventuell nur alle 2 bis 3 Jahre umgepflanzt zu werden. Ebenso Fettpflanzen wie Kakteen und Sukkulenten. Beim Umpflanzen derartiger Gewächse ist ein Beschneiden der Wurzeln zu unterlassen. Ebenso bei einigen fleischwurzeligen Pflanzen wie Agapanthus etc. Sehr vorteilhaft ist es, wenn man dergleichen Pflanzen, da man sie nicht jedes Jahr umsetzen darf, wenigstens im Spätfrühjahr etwas frische Erde gibt. Man schält mit einem stumpfen Löffel oder Kelle die oberste Erdschicht ab, ohne die Wurzeln dabei zu verletzen, und ersetzt dieselbe durch Auffüllen frischer mit etwas Dünger vermischter Erde. Als Dünger kann man bei Zimmerpflanzen nur geruchlose und nicht madenerzeugende Stoffe, am besten Mistbeeterde, verwenden. Als allgemeine Regel gilt es, dass man während der Blütezeit oder während des vollen Wachstums oder während der Ruhe im Herbst und Winter keine Pflanzen umsetzt. Bei wurzelkranken Pflanzen ist es nötig, dieselben aus den Töpfen zu nehmen, die Erde zwischen den Wurzeln so weit als nötig zu entfernen, um die kranken Wurzeln bis auf die gesunde Stelle zurückschneiden zu können. Nachdem dies geschehen, pflanzt man diese kranken Pflanzen in eine mehr sandige Erde, in einen nach dem Wurzelballen zu bemessenden Topf und lege hier besonders eine größere Schicht von kleinen Scherben auf das Abzugsloch, damit das Wasser gut abziehen kann. Dadurch erhält die Pflanze nicht mehr humusreiche Erde, als sie zu ihrer Nahrung braucht. Die kranken Pflanzen begieße man sehr wenig und immer nur am Rande des Topfes, ohne dass dabei der Stamm vom Wasser erreicht wird, und stelle dieselben an einen wärmeren und zugleich schattigen Ort. Bei einer fortgesetzten aufmerksamen Pflege wird man in den meisten Fällen sehr bald junge Triebe wahrnehmen und das Gießen wird dann öfters notwendig. Dieses Verfahren bei kranken Pflanzen kann natürlich nur in der Sommerzeit vorgenommen werden. Bei einer vorgesetzten aufmerksamen Pflege wird man in den meisten Fällen sehr bald junge Triebe wahrnehmen und das Gießen wird dann öfters notwendig. Dieses Verfahren bei kranken Pflanzen kann natürlich nur in der Sommerzeit vorgenommen werden. Ende vom zweiten Abschnitt Pflege der Zimmerpflanzen. Besondere Vorrichtungen zur Blumenzucht im Zimmer Teil 1 bis Teil 3 aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dritter Abschnitt aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jobisch. Besondere Vorrichtungen zur Blumenzucht im Zimmer. Teil 1. Doppelfenster. Ähnliche Einrichtungen wie die Terrarien sind die Doppelfenster oder Fensterblumenkasten. In diesen lassen sich vorzugsweise solche zarte Kalthauspflanzen erziehen, denen die Zimmerluft zu trocken und warm ist, im Gegensatz zu den Terrarien, welche zur Aufnahme der zarten Warmhauspflanzen bestimmt sind. Die Konstruktion solcher Blumenfenster richtet sich hauptsächlich nach der Stärke der Außenmauern des Gebäudes. Bei alten massiven Gebäuden, die bekanntlich meist eine starke Mauer haben und bei denen das Zimmerfenster in der Mitte der Nische steht, braucht man einfach die äußere Fensternische mit einer Glaswand zu versetzen, und zwar so, dass bis zum inneren Stubenfenster zur Ausstellung der Pflanzen genügender Platz geschaffen wird. Da aber bei den jetzigen leichteren Bauart der Häuser starkes Mauerwerk zu den Seltenheiten gehört, will ich mich mehr auf Einrichtung von Blumenfenstern für flache Fensternischen beschränken. Die beste Lage zur Errichtung von Doppelfenstern oder Fensterblumenkasten ist ein sonnig gelegenes Zimmerfenster, das selbst im Winter dem Sonnenlicht frei ausgesetzt ist. Wir unterscheiden zweierlei Doppelfenster, nämlich hinausgeschobene und eingerückte Doppelfenster. Die Einrichtung beider Arten von Doppelfenstern ist ziemlich einfach und ohne Schwierigkeit herzustellen. Im ersten Falle lässt man ein zweifügeliges Fenster, das nach der äußeren Fensternische etwa 70 cm breit vor den innenliegenden Zimmerfenster auf einen ebenso breiten Boden anbringen, und zwar so, dass das äußere Fenster an die Mauer oben anschließt, wodurch dasselbe eine je nach der Höhe der Fenster verschiedene schräg abfallende Lage bekommt. In dasselbe Fenster werden besonders oben noch Luftklappen, die aus kleinen Glasscheiben bestehen und mit einem Bleirahmen versehen sind, in die Scheiben eingesetzt. Dasselbe geschieht an den Seitenwänden, damit, wenn die Jahreszeit bei mildem, warmen Wetter es erlauben sollte, gelüftet werden kann. Im Spätherbst, ehe noch starke Fröste eintreten, werden bei einem solchen hinausgeschobenen Fenster alle Fugen des äußeren Fensters auf das sorgfältigste verkittet, damit der Frost nicht einbringen kann und damit auch die erwärmte Luft des geheizten Zimmers, welche im Winter durch die offengelassenen Flügel des inneren Zimmerfensters in den Doppelfensterraum strömt, erhalten bleibt. Gestaltet sich die Witterung zu einem lange anhaltenden Frostwetter, dann müssen auch noch die Luftklappen in ähnlicher Weise festgeschlossen und verstopft werden. Bei warmer, freundlicher Witterung, besonders in die Frühlings-, Sommers- und Herbstzeit, lüftet man außer den Luftklappen noch durch die Fensterflügel des Vorfensters, welche zum Öffnen nach außen eingerichtet werden müssen, während die beiden Fensterflügel des inneren Zimmerfensters nach dem Inneren des Zimmers geöffnet werden. Eine andere empfehlenswerte Art Lüftungseinrichtung besteht darin, dass man das äußere Doppelfenster nicht mit Flügeln, sondern bei kleinen aus einem einzigen Rahmen, bei größeren aus zwei besonderen, oben mit Scharnieren versehenen Hälften anfertigen lässt. Will man lüften, so wird einfach dieses Fenster von unten hinausgeschoben. Dasselbe lässt sich durch eine mit Löchern versehene glatte Eisenstange beliebig stellen und regulieren. Beim Zurückziehen des Fensters wird die Eisenstange zugleich zum Festhalten desselben an einem Eisenstift, der in der Nähe des Randes des Doppelfensterräumes eingelassen ist, befestigt. Die Luftklappen müssen, wie bei erst erwähnter Einrichtung, auch hier in dem Fenster oben angebracht werden und ist die Verkittung und das Lüften auf dieselbe Weise zu bewerkstelligen. Letztere Lüftungseinrichtung hat vor der ersteren manchen Vorzug, dass sie in der Konstruktion die einfachste und im Hinsicht des Öffnens die bequemste und leichteste, in der Befestigung aber die sicherste ist. Zur Beheizung erhalten die Doppelfenster einen hohlen doppelten Boden, der mit dem Zimmer korrespondiert. Der obere Boden, welcher aus einem schwächeren Brett bestehen muss, wird mit Schieferplatten belegt, auf welche sodann eine 3 cm hohe Sandschicht gebracht wird. Der zwischen dem oberen und unteren, auf dem Fenstervorsprung liegende Boden hergestellte freie Raum wird nun mit niedrigen, breiten Wärmflaschen aus Kupfer oder Zinn, welche mit bis zu 60 Grad erhitztem Wasser zu füllen sind, erwärmt. Die Füllung ist alle 4 bis 5 Stunden bei Tage zu wiederholen. Zum sicheren Schutz gegen empfindliche Frosteinwirkung, besonders bei Nacht, umgibt man das Doppelfenster von außen mit Jalousien, die zum Auf- und Niederziehen eingerichtet und leicht zu handhaben sind. Ähnlich wie man diese Einrichtung sehr häufig bei Verkaufsläden findet. Wenn dies nicht gut anzubringen ist, lassen sich auch an deren Stelle Holzläden anwenden. Sollten beide Schutzvorrichtungen nicht angebracht werden können, so hielt man sich durch ein zweites Doppelfenster, welches gleich nach der Verkittung des äußersten Fensters und von diesem 5 cm nach innen entfernt eingesetzt wird. Hierauf erfolgt auf ein Verkitten des letzteren. Den untersten Raum zwischen beiden Fenstern stoppt man einige Zentimeter hoch mit Moos aus. Damit dieses zweite innere Doppelfenster das Lüften und die Ausstellung der Pflanzen nicht beeinträchtigt, muss dasselbe in zwei gleich große Hälften quergeteilt sein, wovon die untere zum Aufverziehen über die obere Hälfte eingerichtet ist, ganz wie man es bei den Schalterfenstern findet. Ferner muss man aber auch dieses Doppelfenster, das Öffnen der Luftklappen erlauben, indem die der äußersten Doppelfenster mit den Zweien der oberen Fensterhälfte und endlich die zwei Luftklappen der unteren Hälfte beim Aufschieben mit den übrigen in gleicher Richtung durchgehend zum Öffnen eingerichtet sein müssen. Zur Beschattung der Doppelfenster lassen sich verschiedene Vorrichtungen treffen. Für die hinausgeschobenen würden Deckel aus Rohr- oder Holzstäben, bei welchen die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stäben etwa 1 Zentimeter betragen, sich vorzüglich anwenden lassen, oder man bringt eine weitmaschige Leinwanddecke, die unten und oben mit einem Eisenstab versehen ist, so an, dass der untere Stab an das untere Rahmenstück des äußersten Doppelfensters von außen fest angemacht wird, während an dem oberen in gleicher Entfernung 2 Schnuren, welche die reichliche doppelte Länge des Fensters haben, befestigt werden. Dieselben dienen zum Aufziehen und Niederlassen der Leinwanddecke. Die Schnuren werden durch 2 Löcher, die in gleicher Entfernung am oberen Rahmenstück durchbohrt sind, durchgezogen und bindet man sie alsdann zusammen fest an einem Haken, der an die Innenseite unten oder inmitten des Fensters eingeschraubt ist. Wird die Leinwand oder Schattendecke heruntergelassen, so richtet man es ein, dass sie zusammengeschlagen unter das nach außen vorspringende Doppelfenster zu liegen kommt. Endlich haben wir noch eine Art von Beschattung. Es sind dies zusammensehbare Vorhänge aus leichter weißer Leinwand oder anderen dünnen gleichfarbigen Stoffen, an welchen oben an verschiedenen Stellen Draht oder Messingringe eingenäht werden, die an einem oben befestigten Eisendrahtstabe behufs der Zusammen- und Auseinanderziehens sich bewegen. Alle hier erwähnten Arten von Beschattungsvorrichtungen hindern das beliebige Arrangement der Pflanzen in hinausgeschobenen Fensterblumenkasten nicht im Mindesten. Die eingerückten Doppelfenster sind bezüglich der Konstruktion nur insofern von den hinausgeschobenen Versionen, als bei ersteren das eigentliche Zimmerfenster das Doppelfenster abgibt, während das eigentliche Doppelfenster ca. 70 cm nach innen von diesem entfernt im Zimmer selbst angebracht ist. Ein Verkitten im Spätherbst ist auch bei diesen, natürlich nur bei den nach außen zu liegenden Zimmerfenstern, unbedingt notwendig. Ebenso sind 2 Luftklappen in den beiden oberen Glasscheiben anzubringen. Da hier das Blumenfenster um ein bedeutendes über das Fensterbrett hervortritt, ist es des eleganteren Aussehens wegen zu empfehlen, den Zwischenraum von der Sohle des Blumenkastens bis zum Fußboden mit einem schrankähnlichen Holzgetäfel auszufüllen. Werden nun an den beiden Seiten dieses Schrankes Türen angebracht, so lässt sich derselbe zur Aufbewahrung von Gießkannen, Töpfen und sonstigem Material für die Zimmergärtnerei benutzen. Angenommen, dass der Blumenfreund mehrere Fenster zur Verfügung für die Pflanzenzucht übrig hat, so kann er beide Arten von Fensterblumenkasten für 2 ganz verschiedene Pflanzenkulturen bestimmen, den hinausgeschobenen für zarte Kalthauspflanzen, zum Beispiel Eucalyptus globulus, Azalea indica, Erika, Fuchsia fulgens, Veronica adansoni, Bouvardin und dergleichen, vorzugsweise aber neuholländische Pflanzen von weicherer Konsistenz wie einige Arten von Akazien, Libonien, Melaleuca, Pimelea und Sophernia. In den eingerückten Fensterkasten lassen sich dieselben Pflanzen wie im Terrarium, also wie Maranthen, Kaladien, Farnkräuter wie Aspidium felix Maas, Osmunda regalis, Bambusa, Aroideen, Orchideen, Palmen, Drakenen, Ficus, Begonien wie Begonia rex und Marikata und dergleich vorzüglich kultivieren. Auch lassen sich sehr geschmackvoll Steingrotten, Bassins, Fontänen in ganz derselben Weise wie im Terrarium anbringen. Ebenso kann auch die Beheizung mit Wasserreservoir und noch ein zweites Reservoir zur Speisung der Fontäne in derselben Einrichtung angebracht werden. Die Kulturbedingungen sind dieselben wie beim Terrarium, worauf ich verweise. Sehen wir alle bezüglichen Bedingungen für die Kultur in hinausgeschobenen Doppelfenster zusammen, so ist als erstes die Regulierung der Temperatur zu betrachten. Damit wir uns über die Temperatur im Doppelfenster orientieren können, muss in diesem ein Thermometer aufgehängt werden, das genau den bestimmten zur Kultur in demselben nötigen Höhegrad angibt. Für Kalthauspflanzen ist im Winter eine Temperatur von 3 bis 6 Grad Raumur erforderlich, jedoch schadet es den Pflanzen bei Sonnenschein im Winter durchaus nicht, wenn die Wärme diese Grade um mehr als das Doppelte übersteigt. Ist aber bei Traumwetter die äußere Luft warm, so kann man durch Öffnen der Luftklappen bald für Abkühlung sorgen. Im Herbst, wenn die Luft rau ist und die Grade des Thermometers im Freien unter dem Gefrierpunkt stehen, unterlässt man das Öffnen. Bei warmem, schönem Wetter hingegen gibt man den Kalthauspflanzen so viel als nur möglich ist Luft. Im Frühling, ehe die Pflanzen im Hausgärtchen zur Dekoration oder auf Balkons im Freien aufgestellt werden, setzt man die in den Doppelfenstern einige Zeit zuvor am Tage wie das Nachts der Luft aus, damit sie sich abhärten. Dient das Doppelfenster auch im Sommer den Pflanzen als Standort, so unterlasse man nicht, denselben bei stürmischem Wetter durch alle Luftklappen hinreichend frische Luft zuzuführen. Rückt der Spätherbst mit seinen sehr kühlen Nächten heran, so dass das Thermometer im Freien schon mehrere Grad unter Null zeigt und das im Inneren des Kastens befindliche weniger als 3 Grad Kelvin angibt, dann ist es Zeit zum Heizen. Bei sehr starkem Frost müssen auch die inneren Zimmerfenster zur Erwärmung des Blumenkastens selbst des Nachts geöffnet bleiben. Zur Verhütung einer trockenen Luft, die während des Heizens leicht einsteht, begießt man oft den Sand, auf dem die Pflanzen stehen. Die Aufstellung der Pflanzen geschieht je nach der Größe und Form derselben. Die größeren Exemplare werden an dem äußersten Fenster derartig terrassenförmig abfallend aufgestellt, dass die kleinsten Exemplare an das innere Zimmerfenster zu stehen kommen, und zwar so, dass jede Pflanze genügenden Raum zu ihrer weiteren Entwicklung erhält. Die Seitenwände und die Decke lässt man mit Efeu, Wachsblumen, Heu beranken. Die Wandkleidung belegt die ganze Pflanzendekoration in Fensterblumenkasten und gibt demselben das Ansehen einer immergrünen Laube. An die Decke hängt man in gewissen Entfernungen Ampeln auf, in welche dazu geeignete sogenannte Ampelgewächse gepflanzt werden, zum Beispiel Fragraria indica, Saxifraga sarmentosa, Vinca major und minor und so ferner. Teil 2 Blumentragen. Die Herstellung von Blumentragen geschieht aus Latten, welche die Länge der Fensterbreite haben und in der Mitte auf einem 4 cm breiten Tragbrett ruhen. Die Breite der Trage ist 40 bis 50 cm, so dass die Latten 2 cm voneinander befestigt sind. Oder man bringt statt der Latten ein einzelnes Brett an, von derselben Länge und Breite, welches an verschiedenen Stellen große durchgebohrte Löcher hat, damit das Wasser beim Begießen der Pflanzen ablaufen kann. Dieses Brett oder die Latten sind wieder mit einem 20 cm hohen, aufrechten, ringsumgehenden Lattenrand umgeben, der zu dem Zweck angebracht ist, dass bei starkem Winde die Blumentöpfe nicht herabfallen können. Um auch auf Blumentragen mit günstigem Erfolg zarte Zimmerpflanzen, zum Beispiel Calceolaria hybrida coronata, Fuchsia gracilis, Corymbiflora kultivieren zu können, müssen dieselben bei sonniger Lage zum Beschatten eingerichtet sein, zum Beispiel durch übergespannte Leinwand. Diese Markisen werden bei großer Sonnenhitze des Tages über mit kaltem Wasser besprengt, damit eine mäßig feuchte Temperatur erhalten wird. In diesem Falle lassen sich zum Beispiel Heliotropen, Pelargonien, Fuchsien etc. gesund und kräftig ersehen. In sonniger Lage, wo keine Schatteneinrichtung anzubringen ist, lassen sich vorzugsweise härtere Kalthauspflanzen wie zum Beispiel Viburnium tenus, Laurus nobilis, Citrus euonymus japonicus, Kakteen wie Echinocactus cylindreus etc. verwenden. Zwischen die Blumentöpfe legt man bei heißem sonnigem Wetter an verschiedenen Stellen von Wasser durchzogene größere Waschschwämme, die natürlich öfters des Tages über mit Wasser getränkt werden müssen. Aus dem Schwämmen verdunstet das Wasser. Teil 3 Stubengewächshäuser oder Terrarien. In der Neuzeit haben die Terrarien, gleichsam Gewächshäuser im kleinsten Maßstabe, fast allgemeine Beliebtheit erlangt, sowohl durch ihre immerwährende Darstellung mannigfaltiger Landschaftsbilder an Miniatur, wie durch ihre gefällige, zierliche äußere Form. Sie werden daher für Zimmer und Salons immer eine besondere elegante Zierde sein, die selbst an ihrer Schönheit unverändert bleibt, wenn die Natur uns nicht mehr ihre dutzenden zierlichen Blütchen spendet und alles in das starre Kleid des Winters gehüllt ist. Die Terrarien sind gleichsam eine Zufluchtsstätte vorzugsweise für solche Farmhauspflanzen, welche die trockene Zimmerluft nicht vertragen können. Dieselben werden in Form von Kästen, die ganz aus Glas und Eisen in verschiedenen Größen konstruiert sind, hergestellt. Die von kleinerem Umfang erhalten eine Glasbedeckung, die zum Abheben eingerichtet sind, während man bei den größeren an den Seitenwänden je nach bequemer Erreichung der Pflanzen eine gewisse Anzahl Fensterflügel anbringt. Die Form eines solchen Kastens ist für die Pflanzen ganz gleichgültig, dieselbe kann viereckig, achteckig, auch gewölbt sein und so weiter. Die Glasbedeckung richtet sich ebenfalls nach den verschiedenen Konstruktionen nach Kasten, so wird zum Beispiel bei den viereckigen eine zu beiden Seiten abfallende und die den gewölbten eine überwölbte Bedeckung am Platz sein. Das Gerippe oder Gestell des Kastens und die Einfassung der Glasscheiben kann aus Gusseisen oder starkem Eisenblech bestehen. Des guten Aussehens und den besseren Haltbarheit halber bedient man sich hier eines guten Ölfarbenantriches. Der Boden des Glaskastens bildet einen mit aufrechtsehenden Wänden versehenen, durchlöcherten Kasten, der in einem dazu angefertigten Tisch hineingesetzt wird. Der Kasten muss etwas tief sein, um die Erde aufnehmen zu können, und kommt auf Unterlagen zu stehen. Um den Abzug des Wassers zu beschleunigen, bringt man noch einen zweiten Kasten, welcher zum Ausheben eingerichtet ist und aus Zink oder verzinntem Blech besteht, unter die hohle Unterlage des ersten Kastens, an den er angehängt wird. Damit nun das Wasser zu jeder Zeit abgelassen werden kann, wird noch ein Abzugshahn angebracht. Will man einen Bassin oder eine kleine Fontäne zur Belebung des Landschaftsbildes im Terrarium anbringen, so wird zu diesem Zwecke der obere Kasten aus Zink in einen Reservoir umgewandelt und mit Wasser angefüllt, dessen Fläche aber so überdeckt wird, dass nur in der Mitte ein kleiner Teich frei bleibt, den Goldfische oder andere Wassertiere beleben können. Zur Speisung der Fontäne wird noch ein zweites Reservoir angebracht, welches sich ca. 70 cm in einer Ecke des Terrariums über das untere senkrecht erhebt und in Form eines Trichters hergestellt wird, jedoch mit einem längeren Rohre, welches im Zentrum des Teiches in eine aufrechtstehende Spitze endet. Soll eine Zeit lang die Fontäne spielen, so wird das obere Reservoir mit Wasser bis an den Rand angefüllt. Durch das dünne Rohr wird das Wasser mittels natürlichem Druckes durch die aufrechtstehende Mündung emporgetrieben und fällt zurück in das untere Reservoir, an welchen ein Abzugshahn angebracht ist. Die Terrarien würden ihrem Umfang nach ungefähr in folgenden drei verschiedenen Größen zu konstruieren sein. Die vom kleinsten Umfang in einen Längsdurchmesser von 60 cm, die Durchschnittsbreite 40 cm, die aufrechtstehende Zenterhöhe 30 cm, die Gipfelhöhe 50 cm. Eine mittlere Größe erhält man einfach dadurch, dass man die Maschzahlen der erstnannten Größe mit 2 multipliziert, während man bei größeren Dimensionen dieselbe Zahl mit 3 multipliziert. Die Tische, auf denen die Terrarien stehen, müssen ebenfalls nach den verschiedenen Größen hergestellt sein. Die von kleiner und mittlerer Form erhaltenen Tische, deren Platte ungefähr mit den Fensterbreite in gleicher Höhe steht, während bei den größeren nur Tische von 40 bis 60 cm Höhe notwendig sind. Während so das Licht von allen Seiten gut einwirken kann, ist diese Höhe auch in Bezug der Handhabung die bequemste und in Bezug auf die Dekoration des Zimmers die angemessenste. Sind alle diese Einrichtungen getroffen, so kann man mit dem Bepflanzen des Terrariums beginnen. In den durchlöcherten oberen Kasten legt man auf die Abzugslöcher Topfscherben, Torfstücke, groben Erdäpfel aus dem Erdmagazin, damit beim Begießen das Wasser guten Abzug findet. Auf diese Erd- oder Scherbenunterlage bringt man gute verrottete sandige Torf- oder Heideerbe bis zur Höhe des Erdkastenrandes. Zur Herstellung der Felsenpartien verwendet man Tuffsteine, welche auf die Erde inmitten des Glaskastens belegt werden, stopft die großen tiefgehenden Risse mit Moos aus und füllt die übrigen Höhlungen gleichfalls mit Heide- oder Torferde, die mit etwas Lehm vermischt werden muss, damit die Erde beim Begießen nicht herausgespült wird. In diese Vertiefungen werden verschiedenartige Gewächse in kleinen zierlichen Exemplaren von Weinkraut, Ficus stipulata, Dracaena, Dasylirion, besonders Aroideen, eingepflanzt. Soll die kleine niedliche Anlage zu einem Bildchen umgeschaffen werden, welches pittoreske Szenerien und tropische Natur nachahmt, so pflanzt man zerstreut auf verschiedenen Stellen einige knorrige, in eigentümlichen Formen gewachsene Baumzweige, welche man mit tropischen Schlingpflanzen, zum Beispiel Cleodendron valfuri, beranken lässt. Die übrigen größeren Flächen werden mit schönen dekorativen Warmhauspflanzen wie Palmen, größere Farnkräuter, Blechnum boreale, Bromeliaceen, Marantaceen, Saladien, Pandaneen, Aralien, jungen Pflanzen von Begonien wie von Begonien manicata etc. ausgefüllt. Zur Rasenbekleidung eignet sich hier besonders Selaginella denticulata, Species apoda minor, Tradescantia discolor, Tradescantia zebrina, etc. Sobald bei Terrarien mit Bassin die Erde über die Bedeckung des unteren Wasserreservoirs aufgefüllt ist, findet die Bepflanzung in derselben Weise statt. Da die Erde durch die fortwährende Feuchtigkeit schnell versauert und infolge desselben für die Pflanzen allmählich schädlich wird, so muss sie öfters erneuert werden. Sobald Pflanzen absterben, füllt man deren Stelle durch neue aus. Überwachsen größere Pflanzen die kleinen vollständig, so schneidet man von den größeren einige Zweige oder Blätter, die besonders das Wachstum der niederen beeinträchtigen, ganz weg. Die Terrarien bedürfen, da sie schon selbst in einem geheizten Zimmer stehen, keine besondere Heizung, höchstens nur dann, wenn darin sehr empfindliche tropische Gewächse kultiviert werden, wie zum Beispiel buntblättrige Maranthen, Anthurium und Kroton von niedrigem Wuchs etc. Der untere Kasten, der sonst zum Umsammeln des Wassers bestimmt war, wird ganz mit Wasser gefüllt und eine Lampe, die in ähnlicher Weise konstruiert ist wie bei den Petroleumkochmaschinen, darunter gestellt. Die Wasserdämpfe bringen durch die Erde erwärmen auf diese Weise zugleich mit feuchtwarmer Luft das Terrarium. Nur lasse man die Temperatur nicht über 20 Grad Reaumur steigen. Die Kultur in den Terrarien ist eine ziemlich leichte, indem man sich nur nach den verschiedenen Jahreszeiten zu richten hat. Das Begießen geschieht mit lauwarmem Wasser. Im Frühling und Sommer, besonders bei hellen, warmen Tagen, wird regelmäßig des Morgens und Abends gegossen und gespritzt. Nur im Winter sei man vorsichtig und begieße nur, wenn es notwendig wird. Eine Temperatur von 12 bis 15 Grad Reaumur ist zur glücklichen Kultur und zur üppigen Entwicklung neben normaler Feuchtigkeit ein Haupterfordernis der Terrarien. Zur guten Pflege gehört es auch, das Terrarium öfters von innen und außen abzuwachsen und Tag für Tag nachzusehen, ob etwa gelbe, absterbende oder ganz faulende Blätter etc. sich zeigen. Diese müssen auf das sorgfältigste abgelesen und entfernt werden. Lässt sich eine schlechte, dumpfmoschige Luft wahrnehmen, so müssen die Fensterflügel einige Zeit geöffnet bleiben. Das Lüften ist auch bei den Terrarien nötig, besonders bei anhaltendem milden, warmen Wetter. Wenn die Fenster des Zimmers geöffnet sind, gebe man den größeren Terrarien durch das Öffnen den Centerflügel und bei kleinen durch Unterstecken eines Luftholzes unter den Glasdeckel mäßig Luft. Auch das Beschatten darf nicht versäumt werden. Scheint die Sonne auf das Terrarium, so wird einfach durch Herablassen der Roulant, der Jalousien oder durch Entfalten der Vorhänge Schatten gegeben. Im Frühling, wenn keine Nachtfröste mehr zu fürchten sind, bieten uns die Balkons und Blumentragen zur Aufstellung von Kalthauspflanzen und Sommergewächsen geeignete Orte, die namentlich für solche Blumenfreunde willkommen sind, die nicht das Glück haben, ein Hausgärtchen zu besitzen. Während der ganzen Sommerszeit erfreut uns diese Vorrichtung durch den reichlichen, dankbaren Blumenflor und das frische Grün der Blätter. Ende von Besondere Vorrichtungen zur Blumenzucht im Zimmer, Teil 1 bis Teil 3. Gelesen von Pentti Hirvonen, Finnland. Besondere Vorrichtungen zur Blumenzucht im Zimmer, Teil 4. Aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Besondere Vorrichtungen zur Blumenzucht im Zimmer, Teil 4. Aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch. Aquarium. Gegenstand einer fast allgemeinen Liebhaberei sind die Zimmeraquarien geworden. Die erste Anregung hierzu ging vor 25 Jahren von England aus und hat zu äußerst glänzenden Resultaten geführt, so dass die Aquarien bald nach der Zeit ihres ersten Entstehens sich auch bei uns in Deutschland raschen Eingang verschafften. Betrachten wir das Zimmeraquarium näher, so besteht dasselbe aus einem Glaskasten oder einer größeren Glasglocke mit Fuß, die in die Mitte eines Blumenkorbes oder Tisches gestellt werden kann. Die Aquarien sind nur für Kulturen von Wasserpflanzen und zum Aufenthalt von Wassertieren bestimmt, die man gleichzeitig in ihrer Lebensweise bequem beobachten kann. Den Glasglocken sind die Glaskästen vorzuziehen, indem diese fester und haltbarer sind, auch nach dem Größenverhältnis des Zimmers ihre Form erhalten und ein bedeutend größeres Wasserquantum aufnehmen können, während die Glocken nur eine verhältnismäßig sehr geringe Menge Wasser fassen und auch weit mehr der Gefahr ausgesetzt sind, zu zerspringen. Schließlich lässt sich auch in den kleinen Raum nicht viel Abwechslung von Pflanzen und Tieren schaffen. Die spezielle Konstruktion des Glaskastens für das Aquarium besteht aus dicken Glasscheiben, die in gefalzten Rähmen von allen Seiten mit einem guten Kitt eingepasst werden. Diese Rahmen müssen entweder aus starkem verzinntem Messing oder Kupfer, überhaupt von Metallen, die nicht leicht oxidieren, am besten allerdings aus Stein hergestellt sein. Für den Boden wählt man eine Steinplatte, zum Beispiel Schiefer, Marmor oder dergleichen. Auf diese kommen die Rahmen, welche äußerst fest ineinander gefügt und oben mit einem starken Metallband verbunden sind, in den Bodenfalz zu stehen. Es lassen sich die Aquarienkästen in beliebigen Formen herstellen, zum Beispiel in 4, 6 oder 8-Eck. Die Kästen kommen auf besonders dazu verfertigte Tische zu stehen. Um auch bei den Pflanzen im Aquarium die Wachstumsbedingungen einzuhalten, die sie im natürlichen Zustande im Wasser und auf dem Wasserspiegel in Flüssen und Teichen zu ihrem Gedeihen nötig haben, erhalten dieselben zunächst im Aquarium eine 6 bis 10 cm hohe Schicht gemischte Erde, von 1,5 Teil gutem reinem Flusssand, 1/2 Teil Moor- oder Torferde und 2 Teilen etwas sandiger, lehmiger Rasenerde. Ist die präparierte Erde gleichmäßig im Kasten ausgebreitet, so ist noch eine 2 cm hohe Schicht geschlemmten, grobkörnigen Sandes darauf zu decken, damit die Erdteilchen das Wasser nicht trüben. In diese Sandschicht werden noch größere Holzkohlenstücke mit eingedrückt, welche alle schlechten Substanzen, die etwa im Wasser sich bilden könnten, absorbieren und dieses zugleich mit reinhalten. Auf die Mitte des Erdbodens im Kasten des Aquariums setzt man Tuffsteine über die Wasserfläche hinausragend in größeren Partien zur Bildung von Felsen mit gutem Zement verbunden. Nur verfalle man beim Zementieren der Steine nicht in den Fehler, dieselben so glatt wie möglich aneinander zu fügen, sondern im Gegenteil, recht zerklüftet und unregelmäßig. Man bilde Höhlungen und selbst Tunnels, die sich leicht schaffen lassen. Ehe man aber die Wasserkasten mit Goldfischchen und so weiter besetzt, muß der Zement gut ausgewässert sein. Es sterben sonst die Fischchen in einem Tage ab. Damit man aber eine gewisse Anzahl hübscher, dekorativer Wasserpflanzen im Aquarium kultivieren kann, müssen alle Vertiefungen, Spalten, Höhlungen mit etwas sandiger Lehmerde gut ausgefüllt werden, dass die Wurzeln der eingepflanzten Gewächse leicht eindringen können. Auf die Spitze des Tuffsteinhügels pflanzt man besonders solche Sumpfpflanzen, die sich durch ihre kräftige, imposante Blattbildung und Blüten auszeichnen, zum Beispiel Calla, Cyperus calladium, Aponogeton dystachium etc. In den Boden bringt man nur echte Wasserpflanzen, die, nachdem sie eingepflanzt sind, ringsum mit Steinchen belegt werden, die dazu dienen, die Pflanzen im Boden festzuhalten und auch ein schnelles Anwurzeln derselben bewirken. Diese Manipulation darf nicht außer Acht gelassen werden, sonst kommt es sehr leicht vor, dass sich einige Pflanzen aus dem Boden heben und auf der Wasserfläche herumschwimmen, so dass man genötigt wird, das Einpflanzen zu wiederholen. Die Höhlungen und Tunnels bieten den im Aquarium lebenden Tieren vorzügliche Schlupfwinkel, die sie zur Entwicklung und zum Wohlbefinden sogar nötig haben. Ferner bieten außer den Steinpartien auch noch die in dem Boden des Aquariums wurzelnden Wasserpflanzen, wie Vallisnerien etc., den Wassertieren geeignete Verstecke. Nicht jedes reine Wasser ist für die Tiere und Pflanzen im Aquarium zu verwenden. Das geeignetste ist allerdings reines Flusswasser, welches jedoch die Stadtbewohner nicht immer erlangen können, wenigstens nicht ohne große Mühe und Kosten, weil ihre Wohnungen nicht in der Nähe eines Flusses liegen. Aber auch nicht jedes Flusswasser ist für das Aquarium brauchbar, weil es, wie dies bei kleineren Flüssen häufig der Fall ist, durch Fabrikabflusswasser etc. vergiftet sein kann. Kann man reines Flusswasser, wie es zum Beispiel die Wildbäche liefern, nicht haben, so erfüllt auch weiches Brunnenwasser, das heißt, wenn es nicht viel mineralische Bestandteile als Kalk, Gips, Schwerspat, Braunspat etc. enthält, den Zweck. Sogar hartes Wasser lässt sich verwenden, jedoch nur mit großer Vorsicht, wenn man nicht das Leben der Tiere und Pflanzen gefährden will. Ist man dennoch in der Lage, nur hartes Brunnenwasser erlangen zu können, so muss man dieses, bevor es zur Füllung des Aquariums verwendet wird, einige Tage in einem offenen Gefäß stehen lassen. Der längere Zutritt der atmosphärischen Luft benimmt dem Wasser einen Teil seiner schädlichen Beschaffenheit. Nachdem die Pflanzen und Grotten ins Aquarium eingesetzt sind, erfolgt die Füllung mit Wasser durch eine möglichst kleine Gießkanne mit dünnem Rohr. Es ist dabei wohl zu beachten, dass beim Eindringen des Wassers der Sand und der unter diesem liegende Boden nicht aufgerührt wird, da hierdurch die Wurzeln der Pflanzen ausgehoben oder gar die Pflanzen selbst mit Erde und Sand vollständig bedeckt werden. Auch wird das Wasser für längere Zeit getrübt, man bedient sich deshalb eines kleineren Gefäßes oder Schlauches und leitet das Wasser auf einen Stein der Grotte, von wo aus es sich allmählich ruhig verlaufen kann. Tritt nach der Wasserfüllung eine sehr starke Trübung ein, durch Abspielen von Erde aus den Höhlungen der Tuffsteine, so muss das Wasser zum Teil wieder abgelassen werden. Es geschieht dies mittels eines nicht zu dünnen Gummischlauches, an dessen einem Ende ein feines Drahtnetz, Sauger, befestigt wird. Diesen Sauger bringt man ins Wasser, jedoch nicht so tief, dass er den Boden berührt, und zieht an dem freien Ende vorsichtig das Wasser durch den Sauger in den Schlauch, welcher nun als Heber wirkt und durch welchen der Inhalt des Aquariums ohne weiteres Zutun abläuft. Das freie Ende des Schlauches leitet man zu diesem Zweck in ein bereit gehaltenes Gefäß. Ist das Wasser bis über die Hälfte abgelassen, so wird reines Wasser zugeführt, und zwar mit derselben Vorsicht, wie oben bereits angedeutet. Ebenso wird verfahren beim Ablassen des abgestandenen und Einlassen des frischen, reinen Wassers. Etwas zeitraubender, aber recht zweckmäßig, ist es im letzten Falle, wenn man durch den erwähnten Gummischlauch das frische Wasser zuführt. Um dies bewerkstelligen zu können, muss das Gefäß mit dem reinen Wasser etwas höher gestellt werden als das Aquarium. Mehr oder weniger trübe wird das Wasser bei jeder ersten Füllung. Wird aber der Sand, welcher die obere Schicht des Bodens bildet, vorher gut ausgewaschen, so wird sich die Trübung schon nach einigen Stunden klären, und nun kann man die Wassertiere hineinsetzen. Zur Ermittlung der Temperatur wird im Aquarium ein Thermometer angebracht. Übersteigt die Wassertemperatur 12 bis 15 Grad Réaumur die Normalwärme, welche für das Gedeihen der Wassertiere nötig ist, dann wird kühleres Wasser so lange zugefüllt, bis das Thermometer den erforderlichen Grad anzeigt. Oder man hilft sich durch starke Leinwandtücher, welche man mit kaltem Wasser stark benetzt und um die Glaswände des Aquariums aufhängt. Diese Tücher bewirken eine Erkältung der Glaswände und somit auch des Wassers im Aquarium. Eine sonnige Lage ist für die normale Entwicklung und Kultur der im Aquarium befindlichen Pflanzen die beste, wohingegen die Tiere, um gut gedeihen zu können, meist vor den direkten Sonnenstrahlen geschützt werden müssen. Daher ist der zur Aufstellung des Aquariums günstigste Platz im Zimmer die Nähe eines Fensters, welches im Frühjahr und Sommer nur des Vormittags bis 9 Uhr und des Nachmittags von 4 Uhr an der Sonne ausgesetzt ist. Bietet sich dagegen kein derartiger Standort, so dass dieser nur südlich gelegen ist und daher den größten Teil der Tagessonne hat, so schiebt man den an seinen Füßen mit Röllchen versehenen Tisch, auf welchem das Aquarium steht, einfach aus der sonnigen Lage. Will man dies aber nicht tun, vielleicht um die Ordnung des Zimmers oder Salons nicht zu stören, so suche man das Aquarium auf andere geeignete und oben bereits angedeutete Weise zu beschatten. Die gute Pflege des Aquariums besteht hauptsächlich in dem Reinhalten der Pflanzen im Wasser. Das Reinigen geschieht dadurch, dass man das Aquarium mit lauwarmem Wasser auswischt. Seife darf nie benutzt werden. Die Tiere sterben sonst sofort. Zeigen sich faulende Blätter, Stängel oder Blütenteile, so müssen diese sofort entfernt werden, damit dadurch nicht das Wasser verdorben und das gesunde Gedeihen der darin befindlichen Tiere gestört wird. Aus demselben Grunde muss auch öfters frisches Wasser nachgefüllt werden. Abgestorbene Tiere müssen natürlich sofort entfernt werden, ebenso solche, welche dem Tode nahe sind. Geschieht dies nicht, so dass das Wasser einen fauligen Geruch bekommt, so kann dadurch der Tod aller im Aquarium lebenden Tiere veranlasst werden. Ein vollständiges Ablassen des Wassers im Aquarium ist alle Vierteljahre einmal vorzunehmen. Beim Besetzen des Aquariums mit Wassertieren ist besonders Rücksicht darauf zu nehmen, dass die Anzahl und Größe der Tiere der Wassermenge entspricht, sowie darauf, dass man solche Gattungen wählt, die neben und miteinander leben können. Der bewährte Landwirt der Kieler Zeitung sagt, die Gefäße müssen mehr tief als flach und so groß sein, dass auf jeden Fisch wenigstens ein Liter Wasser kommt. Wir unterscheiden dreierlei Gruppen von Wassertieren. Erstens, die ihre Nahrungsbedürfnisse von den Pflanzen nehmen, und zweitens solche, die gefüttert werden müssen, und drittens solche, denen hauptsächlich kleinere Tiere zur Nahrung dienen und welche man mit dem Namen Raubtiere bezeichnet. Diese sollen nur bei größeren Aquarien mit eingesetzt und in ihrer Anzahl sehr beschränkt gehalten werden. Von den schädlichen Fischen ist hier zu nennen der gemeine Stichling, Gasterosteus aculeatus, da er den kleinen Fischen nachstellt und diese vertilgt. Zu den schädlichen, fleischfressenden Wassertieren gehören noch einige Schwimmkäfer, zum Beispiel Dyticus marginatus, der Gelbrand, Dyticus latissimus, der Breitrand, Gyrinus natator, der Tummelkäfer und so weiter, und Wasserkäfer wie zum Beispiel Hydrophilus piceus, pechschwarzer Wasserkäfer, Hydrobius fuscipes, braunfüßiger Wasserkäfer und so weiter. Die Wasser- und Schwimmkäfer nähren sich vorzugsweise von Fischlaich und kleinen Fischen, größeren aber fressen sie Löcher in den Leib. Daher ist es notwendig und ratsam, die Wassertiere als Raubtiere nur dann für das Aquarium zu halten, wenn man in dieses gleichzeitig sehr kleine Fische als Futter für dieselben hinzutut. Von den sehr gefräßigen, pflanzenfressenden Wassertieren sind es besonders die Schlammschnecken, welche als Bewohner des Aquariums nur sehr sporadisch vertreten sein dürfen. Sind deren zu viele, so können sie sämtliche Pflanzen des Aquariums in ganz kurzer Zeit zugrunde richten. Ferner ist auch die Anzahl und Größe der Tiere zum Wassergehalt des Aquariums zu berücksichtigen. Sind nämlich im Verhältnis zur Wassermenge zu viele Tiere in dem Aquarium, so tritt ein Sauerstoffmangel und damit zugleich das Absterben der Tiere ein. Hat man sich überzeugt, dass der plötzliche Tod der Tiere ihrer verhältnismäßig zu großen Zahl zuzuschreiben ist, so müssen einige der größeren entfernt werden. Im anderen Fall kann aber auch eine zu hohe Temperatur des Wassers arm an Sauerstoff machen und diese gleichfalls das plötzliche Sterben der Tiere im Aquarium verursachen. Die Abhilfe geschieht, wie schon beim Wasserstand erwähnt wurde, durch etwas Ablassen des erwärmten und Nachfüllen von besonders frischem Wasser. Als geeignetste Kost für die Fische sind besonders trockene Ameiseneier, feingeriebene Semmel und kleine Fliegen anzuraten. Dagegen füttert man die Eidechsen, Salamander und besonders den Stichling mit feingeschnittenen Fleischbrocken, kleinen Regenwürmern, Mehlwürmern, Fliegen und anderen Insekten. Der bewährte Landwirt der Kieler Zeitung sagt: Die meisten Fehler werden wohl bei der Fütterung gemacht. Zu derselben nehme man etwas Eigelb und kleine Fliegen, gebe auch nur jeden dritten und vierten Tag etwas und stets nur sehr wenig. Vom November bis Februar werden die Goldfische gar nicht gefüttert und während der folgenden 3 Monate nur sehr wenig. Erst im Mai füttert man wieder regelmäßig wie angegeben. Vom September an muss dann wieder eine Abnahme eintreten bis zum November, wo die Fütterung ganz aufhört. Was die Bevölkerung des Aquariums anbetrifft, so kann sich der Liebhaber verschiedene Naturalien aus größeren Städten kommen lassen. Bezieht man die Tiere fürs Aquarium von weit her, so müssen dieselben, ehe man sie ins Aquarium bringt, erst einige Tage in ein anderes Gefäß gebracht werden. Freude wird es jedoch einem Liebhaber machen, wenn er selbst die Bewohner seiner kleinen Wasserwelt sammelt. Teiche, Sümpfe, Seen oder kleine Tümpel, die sich überall finden, bieten dazu genug Gelegenheit und kann derselbe die Tierchen und Pflanzen fürs Aquarium in Fläschchen und Botanisierbüchsen sammeln und heimbringen. Wir unterscheiden von Zimmeraquarien 2 Arten, die Süßwasseraquarien und solche, die Salz- oder Meerwasser enthalten. Die letzteren sind nur dann in Anwendung zu bringen, wenn man in der Nähe der Meeresküste wohnt, also leicht zu Meerwasser gelangen kann. In einem solchen Meerwasseraquarium sind nur ausschließlich Algen und Meertiere zu verwenden. Das Meerwasseraquarium erwähne ich nur beiläufig und beschränke mich hier auf das Süßwasseraquarium. Diese Aquarien zerfallen ebenfalls nach ihrem Standort in 2 besondere Abteilungen. Erstens das Aquarium für ausländische Pflanzen im geheizten oder warmen Zimmer. Bei diesem ist eine Wassertemperatur von 18 bis 20 Grad Rheumur erforderlich und bedürfen die Pflanzen einer ganz besonders sorgfältigen Behandlung. Zweitens das Aquarium für einheimische Pflanzen, welches mit der gewöhnlichen Stubentemperatur Fürlieb nimmt. Diese Aquarien lassen sich wieder einteilen in das Winter- und Sommeraquarium, wie in folgendem näher erläutert werden soll. A. Das Winteraquarium enthält viele einheimischen Pflanzen, die nicht bloß den Sommer, sondern auch recht gut den Winter über gehalten werden können, zumal da auch einige freistehende Pflanzen im Winter unter Wasser frisch bleiben, wie Potamogeton, Ceratophyllum, Kalitriche und Myrophyllum-Arten. Wenn es jedoch noch an Erfahrung fehlt, wie man die Pflanzen den Winter über zu pflegen hat, richte lieber nur B. das Sommeraquarium ein. Dieses hat man jedes Frühjahr neu anzulegen, da unsere einheimische Flora zum Teil jeden Herbst abstirbt. Eine weitere Einteilung der Aquarienpflanzen beruht hauptsächlich auf den verschiedenen Standort und deren Kultur. Zunächst teilen wir die Aquarienpflanzen in 5 Unterarten ein. Erstens eigentliche Wasserpflanzen, und zwar solche, die nur auf dem Grunde des Wassers vegetieren, so dass ihre Blätter zum Teil ganz unter Wasser stehen oder auf dem Wasserspiegel schwimmen. Die im Wasser bleibenden Blätter haben oft nicht die geringste Ähnlichkeit in der Gestalt mit den auf der Oberfläche schwimmenden. Die Blüten erheben sich über die Wasserfläche. Hierher gehören zum Beispiel der gemeine Wasserhalm, Utricularia vulgaris, der Frühlingswasserstern, Calitriche vernalis, die weiße See- oder Teichrose, die Wassernuss, Trapa natans, die kleine Nix- oder Mummelblume, Nufa pumilium und dergleichen. Diese Pflanzen werden sämtlich in den Boden des Aquariums eingepflanzt. Zweitens, Schwimmpflanzen. Unter solchen versteht man Pflanzen, die mit ihren Wurzeln frei auf der Oberfläche des Wassers in Teichen, Tümpeln, überhaupt stehenden oder langsam fließenden Gewässern herumschwimmen, wie zum Beispiel die Salvinia, Salvinia natans, der Froschbiss, Hydrocharis morsus ranar und dergleichen. Von den Schwimmpflanzen dürfen nur wenige Exemplare ins Aquarium gesetzt werden, besonders deshalb, weil sie sich in demselben sonst zu sehr ausbreiten. Drittens, Schlammpflanzen. Diese findet man größtenteils in dem schlammigen Grunde der seicht stehenden Tümpel, Teiche und Gräben, welche nur teilweise vom Wasser bespült werden, wie zum Beispiel das gemeine Veilkraut, Sagittaria sagittifolia, Zyperngräsergewächse, der Schlammling, Limosella aquatica und so weiter. Die Schlammpflanzen werden in die Steingrotte unmittelbar über der Wasserfläche eingepflanzt, und zwar so, dass der untere Teil der Pflanzen im Wasser steht. Viertens, Sumpfpflanzen. Dies sind solche, die vorzugsweise auf morastigen Stellen in Wäldern und auf Wiesen gedeihen. Die Wurzeln dieser Sumpfpflanzen suchen in den sehr feuchten, oft ganz von Wasser getränkten und überschwemmten Untergrund einzudringen und dort weiter zu vegetieren, während der Stängel und die Blätter sich über den Boden des Wassers erheben. Zum Beispiel das Sumpfvergissmeinnicht, Myosotus palustris, die Bachbunge, Veronica beccabunga, Calta palustris, die Moosbeere, Vaccinium oxycoccus, das Herzblatt, Panasca palustris und dergleichen. Im Allgemeinen werden die Sumpfpflanzen je nach ihrem Standort unterschieden. Zunächst in solche, die sich nur für die Bekleidung von Felspartien im Aquarium eignen und ganz in die Nähe der Wasseroberfläche gepflanzt werden müssen, so dass die Wurzeln vom Wasser aus fortwährend Feuchtigkeit aufnehmen können. Sodann solche, die gewöhnlich auf dem Boden des Aquariums oder in Töpfe, in beiden Fällen so, dass die Pflanzen völlig unter Wasser stehen, gepflanzt oder in den Grund des Aquariums gesenkt werden. Fünftens, Hügel- oder Dekorationspflanzen. Wie der Name schon andeutet, sind dies solche, welche sich zur Belebung und Bekleidung größerer Steinpartien besonders eignen und durch schöne zierliche Blattformen, wie besonders die Farrenkräuter, zum Beispiel Aspidium cristatum, Asplenium felix femina, oder durch ihren niedlichen und kriechenden Wuchs, wie zum Beispiel der straußblütige Friedlos, Lysimachia thyrsiflora, der Wassernabel, Hydrocortyla vulgaris und dergleichen auszeichnen. Hier sind namentlich die Selaginellenarten zu erwähnen, die zwischen die Steinvertiefungen gepflanzt sich reizend ausnehmen. Von inländischen Arten des Bärlapp, Lycopodium clavatum und dergleichen. Bei gewöhnlichen Aquarien begnügt man sich mit einzelnen, besonders schönen Solidärpflanzen. Ende von Besondere Vorrichtungen zur Blumenzucht im Zimmer, Teil 4. Dekorative Verwendung der Pflanzen aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vierter Abschnitt. Dekorative Verwendung der Pflanzen aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jobisch. Teil 1. Wohnzimmer und Salon. Bevor die Aufstellung der Pflanzen als Dekoration näher besprochen werden kann, muss erst der Inbegriff und Zweck der letzteren vorausgeschickt werden. Unter Pflanzendekoration versteht man im Allgemeinen eine harmonische Aufstellung von verschiedenen Topfgefäßchen in einer oder mehreren Gruppen, so zwar, dass dieselben durch ihre eigentümlichen Blattformen und verschiedenfarbigen Blüten die Wohnräume auf das angenehmste ausschmücken helfen. Dieses Pflanzenarrangement bietet auch zugleich einen kleinen Ersatz für die im Winter erstarrten Blumen und Pflanzen der Gärten und Wiesen. Zunächst bietet uns im Wohnzimmer das Fenster den günstigsten Platz zur Aufstellung der Pflanzen, welche hier das genügende Licht und die nötige Luft erhalten können, die sie zu ihrer schönen Entwicklung bedürfen. Das Fensterbrett muss allerdings genügend breit sein, damit die darauf zu kultivierenden Pflanzen in die Mitte desselben so gestellt werden können, dass ihre Blätter die Fensterscheiben nicht berühren, was im entgegengesetzten Falle im Nachteil haben würde, dass im Winter bei starkem Frost die Blätter an die gefrorenen Scheiben anfrieren, während sie im Sommer durch die erhitzten Scheiben leicht verwelken und verbrennen. Zu schmale Fensterbretter verbreitere man daher durch Ansatz eines gehörig gestützten zweiten Brettes. Bei Aufstellung der Pflanzen auf dem Fensterbrett ist besonders zu berücksichtigen, dass dieselben nicht gedrängt aneinander stehen, und wähle hierzu nur solche von nicht allzu großem Wuchs. Kalthauspflanzen wie zum Beispiel Azalea indica, Cyclamen persicum, Scarlet pelargonium, Myrtus, Citrus guineensis und dergleich eignen sich vorzüglich hierzu, nur muss darauf gesehen werden, dass zwischen den Pflanzen mehr oder weniger Feierraum bleibt, damit deren normale Entwicklung und die Zirkulation der Zimmerluft nicht gehindert wird. Die Wände der Fensternische lassen sich mit Kresse, Tropaeolum lobianum, recht hübsch bekleiden. Diese Pflanze blüht den ganzen Winter über unausgesetzt. Hat sie im Frühjahr abgeblüht, entfernt man sie, um während des Sommers an deren Stelle Thunbergia alata, auswohl als immergrüne Schlingpflanze Hedera helix, Efeu oder Kissus antarctica anzubringen. Auch lassen sich durch Ampelpflanzen Chlorophytum sternbergianum, Saxifraga sarmentosa, Tradescantia zebrina und dergleich, welche auch geschmackvollen Konsolen aufzustellen sind, die Seiten der Fensternische recht hübsch bekleiden, wenn man nicht vorziehen sollte, die vorerwähnten Pflanzen im Ampel selbst zu sehen. Die Ampeln, welche in verschiedenen Größen und geschmackvollen Formen in Porzellan, Steingut oder Ton zu haben sind, werden mit drei Schnuren, die noch mit Quasten verziert werden können, an der Zimmerdecke oder an der Gardinenstange zwischen den Gardinen aufgehängt und die Pflanzen mit den Töpfen hineingestellt. Während des Winters müssen natürlich die Fenster, in welchen Pflanzen gezogen werden, von schädlichen Einflüssen von außen und innen gut verwahrt werden. Im Frühling und Sommer, bei warmen Tagen, sind die Pflanzen durch Herablassen der Rouleau, Salusin oder Markisen zu beschatten. Außer den Fenstern lassen sich aber auch Möbels wie Sekretär und andere ähnlich konstruierte Schränke, wenn dieselben an einem hellen Orte stehen, durch üppig wachsende Ampelpflanzen, welche man auf beide vordere Ecken stellt, dekorieren und lassen sich hierzu die bereits erwähnten Ampelgewächse recht gut verwenden. In die Mitte des Schrankes setzt man in gleicher Richtung mit den Ampelpflanzen eine dekorative Solitärpflanze, zum Beispiel Curculigo recurvata, Drakenea australis rubra congesta, Dasylirion gracile, welche von unten bis oben belaubt sind. Bei dunklerem Standorte lässt sich Ficus stipulata als Ampelpflanze, die für Mitte Iris capensis, Camaerops humilis, Hormium tenax, Plectogyne variegata und so weiter verwenden. Die Blumenkörbe, Blumentische, sind eine allgemeine und nach Befinden elegante Zimmersierde, nur müssen die Pflanzen in denselben zweckmäßig und nicht so tief aufgestellt, auch darf der Korb nicht überfüllt werden. Die kleineren Pflanzen stelle man in der vorderen Hälfte und abstoßend die höchsten Pflanzen in der hinteren Hälfte des Korbes auf. Kann ein solcher Blumenkorb in der Nähe des Fensters stehen, so wähle man zu seiner Besetzung Ardisia crenulata, Begonien, Drakeneen, Pandanus, Camaerops, Ficus elastica, Curculigo recurvata, Villaresca grandiflora, Coffea arabica, auch einige Arten Farnkräuter, Saladien, Marantakeen und dergleich, noch sind letztere beiden nur während des Sommers zu verwenden, da sie während des Winters einen wärmeren Standort brauchen. Im Winter kann man blühende Hyazinthen, Veilchen, Narzissen, Tulpen, Maiblumen oder Krokus an deren Stelle verwenden. Ist in der Mitte des Blumenkorbes ein Aufsatz für eine Solitärpflanze angebracht, so nimmt in diesem, besonders als Mittelpflanze, ein schönes Philodendron pertussum sich sehr gut aus, ebenso Rapis flabelliformis, Aralia siboldi und dergleich. Einen Blumenkorb auf einen dunklen Platz wird man hauptsächlich mit den unentbehrlichen Plethogyne variegata, Agaven wie Agave gilbeyi und Koniferen, besonders mit Cypressus, Tuja, Juniperus, Ilex und Camaerops-Arten zu dekorieren haben. Als Mittelpflanze würde ich Jucca gloriosa pendula, Camaerops humilis und dergleich gut eignen. In einem geräumigen, geheizten Salon lassen sich weitere schöne, vielfältigere Pflanzendekorationen anbringen als im engeren Wohnzimmer, hauptsächlich schon deshalb, weil der Salon weniger zum allgemeinen Aufenthalt dient und daher auch weniger von Staub zu leiden hat als das bewohnte Zimmer. Die Pflanzen werden hier vielmehr ihr frischgrünes und lebhaftes Ansehen behalten. Die Dekorationsangaben für das Wohnzimmer sind im Allgemeinen auch für den Salon maßgebend. Für die Nähe der Fenster sind kleine, geschmackvolle sogenannte Blumenkipptischen aus Naturholz eine elegante Ausstattung des Salons, nur müssen dieselben möglichst mit dem Fensterbrett gleiche Höhe und eine Tischplatte von ca. 30 bis 40 cm im Quadrat haben. Für dergleichen Tischen wählt man eine einzige effektvolle Dekorationspflanze von mittlerer Größe, am besten zum Beispiel Latania bourbonica, Drakenea terminalis, Pandanus japonicus fol var, Philodendron bipinnitifidum pertussum, Jubaea spectabilis und dergleich. Teil 2 Balkons. Die Balkons schaffen uns in Hinsicht ihres verschiedenartigen Baustils Gelegenheit zu verschiedenen Pflanzendekorationen, welche dieselben während des Sommers durch ihre herrlichen vielfarbigen Blüten und das frische Grün der Blätter in einen malerischen Hain umwandeln können. Ist über dem Balkon ein Leinwanddach gezogen, das durch Stangen gehalten wird, so benutzt man diese zur Bildung von Festons, indem an den Spitzen der Stange in horizontaler Lage mit etwas stärkerem Bindfaden von einer Stange zur anderen flache Bogen gezogen werden. Diese Stangen nebst den Fäden lässt man nun mit Schlingpflanzen, zum Beispiel Thunbergia alata, Bilocyne euavis, Tropeum majus etc. bekleiden, die bei vollständiger Entwicklung Girlanden bilden. Auf dem breiten Vorsprunge am Fuße des Balkons, in der Regel 25 bis 30 cm, werden lange, 18 cm breite, ebenso hohe Holzkästen aufgestellt und mit guter, etwas schwerer Gartenrinde gefüllt. Man bepflanzt sie mit Petunien oder Phlox, hält dieselben in der ersten Zeit bei sonnigem Wetter etwas schattig und mäßig feucht, bis sie anfangen zu wachsen. Im Sommer sind diese Pflanzen in ihrem Blütenreichtum fast unschätzbar. Auf die Brustwehr und deren Ecken stellt man in einzelnen Entfernungen größere dekorative Solitärpflanzen, zum Beispiel Agave americana, Yucca filamentosa recurva, Agapanthus umbellatus, Aloe arborescens etc. Anstelle der angenannten Pflanzen lässt man auch Lonicera brachypoda reticulatis Fol aurea wachsen, die in größeren Schalen zu circa 6 um den Rand gepflanzt an meinem 50 cm hohen kugelförmigen Eisendrahtgestelle inmitten der Schale in die Höhe gehen. Da diese Art Lonicera keine hochwachsende Schlingpflanze ist, müssen die Triebe, wenn dieselben in die Höhe wachsen sollen, fortwährend an das Gestell angebunden werden. Dies geschieht so oft, bis das Gestell vollständig bewachsen ist, dann werden die aufrechtgehenden Triebe nur einfach weggeschnitten. Ein solches bewachsenes Gestell gewahrt einen reizenden, effektvollen Anblick und hat wegen der Kugelform und der gelben Blätterbelaubung ganz das Aussehen einer goldgelben Kuppel. Zur weiteren schönen Dekoration nehmen sich auch Vasen, die mit gefüllt blühenden Pelargonien, Fuchsien etc. bepflanzt sind, allerliebst aus. Hat man größere Balkons, so kann man auch größere Kübelpflanzen, zum Beispiel Lorbeerbäume, Oleander, Araucaria bitwilli, in gewissen Entfernungen von den Geländer aufstellen. Sie sind gleichsam Vertäter der Alleebäume, indem sie durch ihre Baumkrone einen wohltuenden, erfrischenden Schatten gewähren. Geht ein Treppenaufgang zum Balkon, so kann man an das Geländer zu beiden Seiten größere, härtere Kalthauspflanzen wie zum Beispiel Ilex, Buxus, Tuja, Juniperus, Cypressus, Meterosiderus semperflorens und so weiter zu einer hübschen Bekleidung aufstellen. Das Begießen hat besonders in heißen, sonnigen Tagen, morgens und abends zu erfolgen. Sobald im Herbst die Nächte kühler werden, stelle man die weicheren Pflanzen über Nacht ins Vorzimmer und bei anhaltendem rauchen, kalten Wetter bringe man alle auf dem Balkon befindlichen Gewächse bald ins Winterquartier. Ende von Dekorative Verwendung der Pflanzen. Gelesen von Pentti Hirvonen, Finnland. Zimmertreiberei und Vermehrung aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zimmertreiberei und Vermehrung aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch. Erstens, Zwiebel- und Knollentreiberei. Unter Zwiebel- und Knollentreiberei versteht man diejenige Kultur, durch welche man mittelst Anwendung künstlicher Wärme die Vegetation und Blüte einer Zwiebel- und Knollenpflanze außer der Zeit ihrer natürlichen Entwicklung beschleunigt. Der Pflanzenfreund, welcher Zwiebel- und Knollengewächse zu treiben beabsichtigt, wird in allen Fällen gut tun, seinen Bedarf nur aus renommierten Samenhandlungen zu beziehen. Im besten Renommee hinsichtlich der Zucht von Blumenzwiebeln standen von jeher die Haarlemmer Blumisten. In neuerer Zeit liefern aber auch Berliner Handelsgärtner solche ebenso gut und sogar billiger. Erhält man Zwiebeln oder Knollen, die noch feucht sind, so ist es gut, sie einige Tage in einem warmen Zimmer zum Abtrocknen auszulegen. Die beste Bezugszeit ist in der Regel gegen Ende August, damit man die Zwiebeln im September oder Anfang Oktober in Töpfe bringen kann. Hierher gehören Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Tazetten, Skilla, Krokus etc. Zum Treiben verwende man nur gute, kräftige, blühbare Zwiebeln und setze dieselben in etwa 9 bis 9,5 cm weite und 12 cm tiefe Töpfe, die mit einer etwas feuchten, leichten Mistbeeterde, der etwas Laub- oder Rasenerde und ungefähr ein Drittel Flusssand beigemischt ist, gefüllt werden. Von Hyazinthen, Narzissen und Tazetten setzt man in der Mitte jedes Topfes nur eine Zwiebel, und zwar so, dass die austreibende Spitze einige Zentimeter über der Erdoberfläche frei bleibt. Die Erde darf unter der Zwiebel nicht festgedrückt werden, damit die sich bald bildenden Wurzeln leicht in dieselbe eindringen können. Von Skilla, Tulpen und Krokus setzt man 3 bis 4 Stück in einen Topf, in die Mitte und am Rande desselben in gleichmäßigen Entfernungen. Will man die Zwiebeln schon Ende Dezember oder Anfang Januar blühend haben, so bringe man die frühesten, einfach blühenden Sorten Anfang September, die übrigen Mitte Oktober in die Töpfe und bewahre sie vor dem Treiben an einem kühlen Orte auf. Später kann man die Töpfe zum Austreiben in die Wärme stellen. Wem ein Garten zur Verfügung steht, der grabe die Töpfe, Topf an Topf, an einem nicht zu feuchten Platze in die Erde ein und bedecke sie mit einer 10 bis 12 cm hohen Erdschicht. Bei zunehmendem Froste bedeckt man diese Erdschicht mit Laub, darüber Deckreisig oder langen Mist, damit die Erde nicht festfriert und man jederzeit zu den Töpfen gelangen kann. Auf diese Weise wird das schnelle Bewurzeln und Keimen befördert und das Begießen erspart. Steht kein Garten zur Verfügung, so kann man die mit Zwiebeln bepflanzten Töpfe auch in einen trockenen Keller oder tiefen Holzkasten stellen und mit Sand oder Erde 9 bis 12 Zentimeter hoch bedecken. Sorge aber dafür, dass sie feucht gehalten bleiben. Gegen Ende Dezember werden dann die Töpfe im Garten aus der Erde, andernfalls aus dem erwähnten Holzkasten genommen und an einem frostfreien, dunklen Orte aufbewahrt und währenddem die Erde immer mäßig feucht gehalten. Diejenigen frühen, einfach blühenden Zwiebelgewächse, welche an der Spitze etwas ausgetrieben sind, kann man in ein warmes Zimmer bringen. Hier ist es nicht unbedingt nötig, sie sogleich an die Fenster zu stellen, sondern sie können in Untersätzen auf den Ofen, natürlich auf eine Stelle, die nicht zu sehr erhitzt wird, gestellt werden, müssen aber mit etwas Moos bedeckt und fortwährend feucht gehalten werden. Entwickelt sich sichtbar die Blüte, so stellt man die Töpfe in die Fenster. Hier ist eine Temperatur von 10 bis 15 Grad Rheomyr und darüber zur guten Weiterentwicklung nötig. Man begieße die Zwiebelgewächse mit lauwarmem Wasser. Anfangs nur wenig, bei kräftigerem Wachstum desto reichlicher. Dass das Wasser den Hyazinthen nicht schadet, beweist, dass man dieselben sogar nur in Wasser, in dazu besonders konstruierten Gläsern, Karaffen, zum Treiben bringen kann. Bei dieser Art Treiberei ist es jedoch nötig, das Wasser immer rein zu halten. Zu diesem Zwecke werden einige Körner Salz oder einige Holzkohlenstückchen in das Wasser gebracht, Auch muss immer so viel reines Wasser nachgefüllt werden, als die Zwiebel aufgebraucht hat oder verdunstet ist. Die Hyazinthenkultur auf Gläsern oder Vasen ist sehr leicht auszuführen. Man setzt Mitte November die Zwiebel auf die mit Wasser gefüllten Gefäße und stellt diese 5 bis 6 Wochen an einen etwas dunklen Ort, Küche oder Keller, wo eine gleichmäßige, nicht zu hohe Temperatur sich findet, erneuere aber das Wasser alle 14 Tage, wobei zu beobachten, dass das hierzu zu verwendende Wasser nicht kälter ist als das vorher entfernte. Die Blätter und Blüten werden sich bei einer von 6 bis 10 Grad Rheumur etwas steigernder Temperatur in der Zeit von 5 bis 6 Wochen vollkommen entwickeln können. Im Allgemeinen ist es vorteilhaft, die Gläser mit den Hyazinthen in ein etwas kühles Zimmer ins Fenster oder Doppelfenster, möglichst dem Lichte ausgesetzt, zu stellen. Nur sorge man hierbei immer für etwas feuchte, frische Luft, denn ist letztere zu trocken, so spillern die Blätter und Blütenschäfte in die Höhe oder kommen gar nicht zur vollkommenen Entwicklung und faulen ab. Will man sich möglichst lange der wunderbaren Blütenentfaltung der Zwiebelgewächse erfreuen, so darf man die Töpfe nicht im geheizten Zimmer aufstellen. Der beste Standort ist dann immer, solange nicht stärkerer Frost eintritt, in einem ungeheizten Zimmer oder zwischen den Doppelfenstern. Da eine höhere Temperatur das schnelle Abblühen befördert, so muss man auch darauf sehen, dass bei anhaltendem warmen Sonnenscheine die blühenden Zwiebelgewächse vor den Sonnenstrahlen geschützt werden. Nach dem Abblühen wird das Begießen unterlassen und werden die Töpfe an einen trockenen Ort gestellt, damit die Blätter abtrocknen, um sie dann im Spätherbst ins freie Land zu bringen, insofern ein Garten zur Verfügung steht, da sie sich nicht zum zweiten Male für Topfkultur eignen. Im Garten werden sie 5 bis 8 Zentimeter tief eingelegt und bleiben da selbst, bis sie im späten Frühjahr abgeblüht haben und sodann ebenso behandelt werden wie das Jahr vorher, um nächsten Herbst wieder in die Erde gebracht zu werden. Haben sich die Zwiebeln in 2 bis 3 Jahren wieder gekräftigt, so können sie wieder zum Treiben im Zimmer verwendet werden. Außer in Töpfen lassen sich die Blumenzwiebeln auch in Holzkästen, deren Größe sich nach dem für sie vorhandenen Raume richtet, die aber ca. 30 cm tief und mit einigen Abzugslöchern versehen sein müssen, kultivieren. Das Einsetzen der Zwiebeln in die mit einer gleichen Erdmischung, wie oben bei der Topfkultur erwähnt, gefüllte Kästen erfolgt in demselben Maße wie in den Töpfen. Hyazinthen werden in einer Entfernung von ca. 10 cm, Tulpen, Krokus etc. enger zusammen ca. 7 cm gesetzt. Nur versäume man nicht, die Abzugslöcher der Kästen vor der Füllung mit Erde mit einer Schicht Topfscherben oder Ziegelstückchen zu überdecken. Um für ein solches Blumenbeet im Kleinen einen guten Effekt zu erzielen, werden in die Mitte des Kastens einige Zentimeter entfernt mehrere treibbare Hyazinthen, um sie herum einige Narzissen oder Tazetten, um diese wieder gefüllte Tulpen, Dyquantol, am Rande des Kastens ringsherum, aber abwechselnd eingesetzt. Der Kasten aber, je nach den Verhältnissen, entweder im freien Lande, wie dies oben bei den Töpfen angegeben, in die Erde oder in den Keller gestellt und dort einige 5 cm hoch mit Sand oder Erde bedeckt. Anfangs Januar werden die Kästen in frostfreie Zimmer oder sonstige helle Lokale gebracht, indem man die Erd- oder Sanddecke vorher sorgfältig entfernt, um die Keime nicht zu zerstören. Die Erde ist etwas aufzulockern und zu befeuchten und die Oberfläche sodann mit Moos zu belegen, um eine stete Feuchtigkeit unterhalten zu können. Treiben die Zwiebeln aus der Erde, lässt man nur eine schwache Schicht Moos liegen und gibt bei schönem Wetter etwas frische Luft. Man erhält auf diese Weise ein hübsches, transportables Blumenbeet, das mit dem schönsten Farbenwechsel auch die herrlichsten Gerüche verbindet. Die Knollentreiberei. Außer vorerwähnten Zwiebelarten lassen sich noch andere Sorten Zwiebeln und Knollen in ähnlicher Weise wie die vorgenannten treiben. Es ist dies namentlich die Amaryllis, welche meist aus den heißen Gegenden Amerikas und aus Mexiko stammen. Diese werden im August einzeln in 7 bis 9 cm Töpfe in etwas lehmige, lockere Erde, die mit etwas Flusssand gemischt ist, gepflanzt. Die Töpfe werden dann auf den warmen Ofen gestellt. Bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Réaumur wird sich dann die reizende, in allen Farben vorkommende, sammetige Blüte entwickeln. Zeigt sich die Blüte, so werden die Töpfe in die Fenster eines warmen Zimmers gestellt und hier mäßig mit lauwarmem Wasser begossen. Bei vorschreitender Blütenentwicklung muss auch das Begießen mit warmem Wasser zunehmen, da die Erde während des Antriebes auf dem warmen Ofen sehr trocken geworden und infolgedessen schwer Wasser annimmt, ist es nötig, die Töpfe in Untersetzer zu stellen und in letztere öfters warmes Wasser zu gießen, bis die Erde feucht wird, alsdann können die Untersetzer entfernt und das regelmäßige Begießen von oben fortgesetzt werden. Die Amaryllis kommt je nach den Sorten im November oder Dezember, einige Sorten erst im Januar oder Februar zum Blühen. Zur neuen Treiberei für den nächsten Winter muss man wieder neue Knollen aus einer Samenhandlung beziehen. Anemonenknollen, Anemone coronaria etc., bezieht man eben daher im Oktober und bringt sie einige Tage zum Aufquellen in nassen, warmen Sand. Dann pflanzt man 4 bis 5 Stück mit der Treibspitze nach oben in einen etwas großen Topf in etwas poröse Erde und stellt die Töpfe an einem beliebigen Platz in der Wohnung auf. Im November werden sie in die Fenster eines frostfreien Zimmers gestellt, wo sie im Februar oder März bei einer Temperatur von 3 bis 6 Grad Réaumur zum Blühen kommen. Bei zunehmendem Wachstum müssen sie öfters, anfangs mäßig, begossen werden. Sie kommen in den prächtigsten Farben weiß, rot, purpurrot, blau, gelblich, einfach und gefüllt vor. Fritillaria-Arten, Kaiserkronen, kann man auch zum Frühtreiben verwenden. Sie werden ganz wie Krokus, Scilla, behandelt. 3 bis 4 Zwiebeln in 14 bis 20 cm hohe Töpfe gepflanzt und erst im Januar aus dem Keller oder Freilandbeete in ein mäßig warmes Zimmer gebracht, wo sie im Februar bis März blühen werden. Leucojum verum kommt bei uns auf feuchten Wiesen vor, verlangt zum Antreiben dieselbe Behandlungsweise wie Krokus, nur müssen sie in etwas größere Töpfe gebracht werden. Galanthus nivalis, wahre Schneeglöckchen, sind in der Kultur ganz wie Krokus zu behandeln und mehrere Exemplare in einen Topf zu pflanzen. Iris- oder Schwertlilienarten sind ganz wie die Hyazinthen zu treiben, aber erst im Februar. Sie blühen gewöhnlich erst im April und Mai zwischen den Doppelfenstern. Clivia-Arten entwickeln im Februar, März und April ihre Blüten im reichlichsten Maße. Die Kulturmethode ist dieselbe, wie sie bei den Amaryllis angegeben wurde. Die bei uns kultivierten Kyklamen-Arten, Alpenveilchen, stammen aus der Schweiz, Südeuropa und dem Orient. Der giftige Wurzelstock, Erdscheibe, Knolle, ist flachkugelig und fleischig. Auf der oberen flachen Scheibe entwickeln sich die Blätter und Blüten bei kräftigen Knollen in reicher Anzahl. Während der blätterlosen Ruheperiode werden sie in sandige Heideerde, die mit etwas Lauberde gemischt wird, einzeln in 10 cm Töpfe gesetzt, so dass die obere Scheibe etwas über der Erdoberfläche frei bleibt, an einen trockenen Ort gestellt und nur dann und wann von unten etwas angefeuchtet, so dass die Erde nicht ganz aschetrocken wird. Im Herbst stellt man sie ins Fenster eines mäßig warmen Zimmers oder zwischen die Doppelfenster und begießt sie nach eintretender Vegetation immer nur mäßig. Sie blühen zum Teil im November und Dezember, andere vom Januar bis März wie Kyklamen persicum. Weiß mit Violett und Rot sind die gangbarsten Sorten. Nach dem Abblühen werden die Kyklamen nur ganz wenig feucht, später mehr trocken gehalten, bis die Blätter absterben und das Verfahren von Neuem zu beobachten ist, wie oben beschrieben. Die Vermehrung wird von Gärtnern durch Samen bewerkstelligt, seltener durch Teilen der Knollen. Die Anzucht durch Samen bleibt immer die empfehlenswerteste. Eucharis, aus dem südlichen Amerika stammend, ist eine der lieblichsten Zimmerpflanzen, weißblühend und wohlriechend. Ferner Ismene calatina, ein 30 bis 60 cm hohes brasilianisches Zwiebelgewächs mit großen, weißen, wohlriechenden Blumen, sind bezüglich der Zimmerkultur ganz wie Amaryllis zu behandeln. Pancratium speciosum, ostindisches Zwiebelgewächs, mit prächtigen, weißen Blüten, im warmen Zimmer zu kultivieren, gleichfalls wie Amaryllis. Ranunculus verschiedener Art, Knollengewächs, ebenfalls in Samenhandlungen käuflich, sind vor und nach dem Einpflanzen ganz wie Anemonen zu behandeln, jedoch schon im August in lehmige, aber lockere Erde einzupflanzen, dann in ein mäßig warmes Zimmer oder Doppelfenster gestellt, blühen in der Regel schon im Januar. Zur Zimmerkultur eignet sich vorzüglich die feuerrote, türkische, nächstdem die gefüllte, blühende Gartenranunkel. Nach dem Abblühen werden die Ranunkeln im Garten verwendet. Puschkinia scilaides aus dem Kaukasus mit kleiner, hellblauer Blüte ist wie Scilla zu behandeln. Zweitens, Anleitung zur Vermehrung. A. Durch Samen. Dem Blumenfreunde wird es doppelt lieb sein, durch Samen sich den Pflanzenbedarf selbst heranziehen zu können, einmal, weil er den ganzen Entwicklungsgang beobachten und dann, weil er sich in vielen Fällen kräftigere und üppigere Pflanzen erziehen kann, als dies durch verschiedene andere Fortpflanzungs- oder Vermehrungsmethoden möglich ist. Allerdings ist die Anzucht von Sämlingen mit mancherlei Beschwerden verbunden, namentlich wenn dies in beschränkten Räumen einer Wohnung geschehen muss, doch soll gegenwärtiges Schriftchen auch in dieser Beziehung an die Hand gehen. Hat man den nötigen Samen vom Gärtner oder aus der Samenhandlung bezogen, so muss derselbe bis zur Aussaat an einem luftigen, trockenen Orte aufbewahrt werden. Die Aussaat geschieht in der Regel in der ersten Hälfte des Monats März bis April, wo die Sonne bereits intensivere Wärme entwickelt, und zwar entweder in blecherne oder tönerne Schalen. Sie kann in deren Ermangelung oder je nach dem zur Verfügung stehenden Raume, aber auch in gewöhnliche, flache Blumentöpfe oder Holzkästen erfolgen. Die Gefäße werden mit gesiebter, lockerer, sehr sandiger Erde angefüllt, gewöhnlich so, dass der Topf oder Kastenrand ca. 2,5 cm über der Erde frei bleibt. Von der Größe der Samenkörner hängt es ab, wie tief man dieselben unterzubringen hat. Feine Samen werden 3 bis 5 mm hoch, gröbere dagegen 2 bis 2,5 cm und große Körner sogar 2,5 bis 5 cm hoch mit Erde bedeckt. Ganz feine Samen dagegen werden gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen auf die Oberfläche sanft aufgedrückt und so lange, bis der Samen keimt, mit etwas gehacktem, feuchtem Moos belegt. Natürlich darf das Besäen nicht zu dick erfolgen. Alle besäten Gefäße werden dann mit Hölzchen versehen, auf welche der Name der Pflanze geschrieben wird, mäßig warm, schattig und feucht gehalten, mit Glasglocken oder flachen Glasscheiben bedeckt, bis die Sämlinge sich zeigen und dann ein öfteres Lüften nötig wird. Sobald die Pflänzlinge erstarkt sind, werden die übergestellten Gläser beseitigt. Hauptsächlich lassen sich auf diese Weise Petunien, Balsaminen, Geranien, Phlox, Lobelien etc. aus Samen leicht erziehen. B. Durch Stecklinge. Diese Art der Vermehrung geschieht, indem man einzelne Zweige von der Pflanze mit einem scharfen Taschen- oder Federmesser abschneidet, und zwar bei nur holzartigen an der Stelle, wo das junge Holz mit dem älteren sich verbindet, so dass der Steckling 3 bis 4 Augen behält. Der Schnitt geschieht bei Kraut- oder holzartigen Pflanzen etwas schräg, dicht unter dem Blattauge, indem man die unten befindlichen Blätter entfernt. dann steckt sie in solche Erde, in der die Mutterpflanze wächst, die nur zur Hälfte mit reinem Flusssand vermischt, sorgt für eine gute Unterlage aus Ziegelstücken oder Topfscherben, damit die Töpfe guten Wasserabzug haben und die darin befindlichen Stecklinge nicht faulen. Zur leichteren Bewurzelung stülpt man eine Glasglocke oder ein Trinkglas über die Töpfe. Sobald die Stecklinge sich bewurzeln, entfernt man jede Glasbedeckung, gewöhnt dieselben allmählich an die frische Luft, pflanzt sie dann behutsam in kleine Töpfe mit nahrhafter Erde und stellt sie an einem mäßig warmen Orte, anfänglich im Schatten, auf. Die geeignete Zeit für Stecklinge von krautartigen oder auch Sommerpflanzen wie Pelargonien, Fuchsien, Heliotrop, Verbenen, Lobelien etc. ist das Frühjahr und verwendet man am besten die jungen Triebe. Von hartholzigen Pflanzen, zum Beispiel Viburnum, Tinus, Myrten, Lorbeer etc., sind Stecklinge am besten im Juli und August zu schneiden. Von fleischigen Pflanzen wie Kaktus, Aloe, Stapelia, Sempervivum, Crassula etc. lassen sich Stecklinge auf die angegebene Weise stopfen. Dieselben müssen aber vorher einige Tage mit der Schnittfläche in Kohlenpulver oder Ziegelmehl gelegt und getrocknet werden, damit sie nicht faulen. Einige Pflanzen lassen sich aber auch durch bloße Blätter vermehren, die man in die Erde steckt. An der Basis der Blätter bilden sich dann Wurzeln und Knollen, wie dies bei den Gloxinien der Fall ist. Andere dagegen werden auf die Erde gelegt, nachdem zuvor an den verzweigten Blattrippen Einschnitte gemacht worden sind. Man drückt die Blätter mit übersteckten Hölzchen fest, damit sie an der Erde oder an dem Sande haften bleiben, und bedeckt sie mit einer Glasscheibe oder Glocke. An den Blattrippen bilden sich Wurzeln und junge Pflanzen, die getrennt in Töpfe gepflanzt und wie Stecklinge behandelt werden. Es betrifft dies namentlich die Begonien. C. Durch Ausläufer oder Wurzelsprösslinge. Hierher gehören Wurzel- oder Stocksprossen, die aus dem Wurzelstocke von perennierenden Pflanzen entspringen und die man im Frühjahr oder Herbst von der Mutterpflanze trennt, in Töpfe pflanzt und so wie Stecklinge behandelt, wie zum Beispiel Plethogyna variegata, Chlorophytum, Sternbergianum, Reineckia carnea, Maranta-Arten, Saxifraga sarmentosa etc. D. Durch Wurzelteilung. Es lassen sich in der Mehrzahl die perennierenden Pflanzen im Frühjahr vor dem Austreiben dadurch vermehren, dass man die Wurzelknollen in so viele Stücke zerteilt, als sie bewurzelte Keime haben, welche in gute, lockere Erde gepflanzt und etwas feucht gehalten werden, bis sie sich entwickeln und regelmäßiges Gießen bedürfen, wie zum Beispiel Cordulina, Dracaena, Yucca, Agave, Curculigo, Crocosmia aurea etc. Ende von Zimmertreiberei und Vermehrung. Überwinterungslokale aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Überwinterungslokale aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch. Unter solchen versteht man diejenigen Räume, sei es Zimmer, Keller, oberirdisches Gewölbe, Korridor oder Treppenaufgang, wo die Pflanzen, ohne durch Frost oder Fäulnis Schaden zu nehmen, aufgestellt werden können. Dergleichen Räumlichkeiten müssen dem Licht zugänglich, frostfrei gegen Staub, Nässe und dumpfe Luft geschützt sein. Die Temperatur darf nicht unter 0 Grad Reaumur fallen. Bei 2, 3 bis 6 Grad werden sich die Pflanzen am besten durchwintern lassen. Zunächst ist bei Aufstellung derselben in Winterräumen, sei es nun im frostfreien Zimmer oder anderen Lokalitäten, notwendig, dieselben auf etwas steilen, terrassenförmigen Stelllagen, die einzelnen Stufen 20 cm breit sind, 20 cm übereinander, die unterste 30 bis 50 cm über dem Fußboden, erhaben zu platzieren. Die Aufstellung der Pflanzen auf diesen Stelllagen geschieht besonders im frostfreien Zimmer in der Weise, dass man die größeren in die Mittelstufen stellt, ebenso die in Blüte stehenden, um sie mehr zur Schau zu bringen, die von mittlerer Größe auf die unterste und die kleinen Pflanzen auf die oberste Stufe, doch so, dass sie sich nicht berühren. Zwischen buschigen stellt man blätterlose und das Ganze zu einer immergrünen Gruppe durcheinander. Wenn die Pflanzen nach dem Lichte zuwachsen, so muss man sie öfters drehen, um eine runde Krone zu erhalten. Bei Verteilung der Pflanzen auf den Stelllagen hat man noch besonders darauf zu sehen, dass sie sämtlich Licht erhalten und beim Begießen und Ausputzen der gelben, fauligen Blätter bequem erreicht werden können. Die Stelllage muss man, um allen Pflanzen das Licht zugänglich zu machen, 75 cm bis 1 Meter vom Fenster aufstellen. Nur härtere, immergrüne Kalthauspflanzen, zum Beispiel Viburnum tinus, Nerium, Formium, Rhododendron, Veronica etc. lassen sich im frostfreien Zimmer, oberirdischen Gewölbe, Korridor konservieren, wogegen man in den Keller nur laubabwerfende und immergrüne größere Kübel- und Topfpflanzen wie Orleander, Lorbeeren, Viburnum tinus, Kirschlorbeer, Granaten, große Exemplare von Fuchsien, Hortensien, Scarlet-Pelagonien, die in der Regel laubabwerfend sind und verhältnismäßig trocken gehalten werden können, wenigstens so lange aufbewahren, als sie vegetationslos sind. Ebenso hartblättrige Pflanzen wie Yucca, Agaven, Formium, Ilex etc. Alle Pflanzen in sämtlichen Überwinterungslokalen müssen, ehe sie im April oder Mai ins Freie, auf Balkons, Blumen tragen und so weiter gebracht werden, einige Wochen vorher allmählich an die Sonne und die Luft gewöhnt werden, was durch starkes Lüften der Überwinterungsräume, während man die Pflanzen in dieser mehr und mehr der Sonne aussetzt, bewirkt werden kann. Ein Abhärten ist nötig, weil sonst sehr leicht die Blätter und jungen Triebe beim plötzlichen Zutritt der Sonne im Freien verbrennen würden. Ende von Überwinterungslokale. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Achter Abschnitt aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Todd U. Achter Abschnitt aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch. Krankheiten und Ungeziefer der Zimmerpflanzen und Hilfsmittel dagegen. Der Grund, dass viele unserer Zimmerpflanzen mehrfachen Krankheiten unterworfen sind, liegt hauptsächlich in der unrichtigen Pflege oder Behandlung derselben. In den meisten Fällen wird die Krankheit in Wurzelfäule bestehen, die bei krautartigen Pflanzen durch übermäßiges Begießen verursacht worden ist. Hier hilft ein sofortiges Ausschneiden der krankhaften Wurzelstellen, Einstutzen der Zweige und Umpflanzen in einen kleineren Topf mit Holzkohlenstaub und frischer, dazu geeigneter Erde. Die Behandlungsweise ist dieselbe, wie beim Umpflanzen erwähnt wurde. Die Triebe und Blätter bekommen ein gelbes, krankhaftes Aussehen und fallen infolge der zu wenigen Nahrungszufuhr der kranken Wurzeln ab. Man nennt diese Krankheit die Gelb- oder Bleichsucht. Im entgegengesetzten Falle kann aber auch ein Vertrocknen der Wurzeln die Pflanze zugrunde richten. Es macht sich dies dadurch bemerkbar, dass die Blätter frühzeitig abfallen oder zusammenschrumpfen. In diesem Falle suche man die stattgefundene Vernachlässigung durch bessere Pflege gut zu machen. Pflanzen, die in einer ihnen nicht zusagenden Erde oder durch Zutritt von Gasen oder zu trockener Luft an einer Abzehrung erkrankt sind, kennzeichnen sich durch Mangel an Wachstum, Verdorren der Zweigspitzen, Entfärbung und zeitiges Abfallen der Blätter, wo dann rechtzeitig geeignete Abhilfe geschafft werden muss. Nicht selten wird den Pflanzen durch Begießen mit unreinem Wasser, das vielleicht gar schädliche Stoffe enthält, oder durch Begießen mit zu kaltem Wasser, das nicht die Temperatur des Lokals hat, geschadet. Auch kann die Gesundheit der Pflanzen dadurch beeinträchtigt werden, dass man Warmhauspflanzen aus einem warmen in ein kaltes Zimmer zur Durchwinterung bringt. Ferner kann auch Mangel an Licht und frische Luft die Pflanzen krank machen. Ähnlich kann aber auch zum Beispiel im Winter gegen die Gesundheit der Pflanzen gefehlt werden, wenn bei zu kalter Witterung gelüftet wird und die Pflanzen einem ihnen schädlichen Luftzuge ausgesetzt werden. Die Stock- oder Stammfäule besteht in Anfäulen des Stammes. Nicht selten zeigt sich diese Krankheit schon dicht über den Wurzeln, so dass der übrige Teil der Pflanze ganz gesund erscheint. Sehr oft werden harte Pflanzen, zum Beispiel Palmenarten, Pandanus, Dracaena, am Stamme faul. Auch das Abfaulen der sogenannten Herzblättchen, Herzfäule, ist hierher zu rechnen, was gewöhnlich vom Stehenbleiben von Wassertropfen in der Kronenspitze herrührt. Das Gegenmittel ist, dass man alle angefaulten Stellen ausschneidet, mit etwas glühender Kohle oder Eisen die Schnittwunde leicht ausbrennt und dann mit Kohlenpulver bestreut. Die Haut- oder Ringelkrankheit entsteht besonders bei Zwiebelgewächsen. Dieselbe ist daran zu erkennen, dass zuerst einzelne Zwiebelschuppen gelb ins bräunliche übergehend aussehen. Im weiteren Stadium dieser Krankheit die Ränder der einzelnen Schuppen sich mehr und mehr bräunen und mit einem Überzug von kleinen schwarzen Körnchen, Pilzen, bedeckt werden, die dann die vollständige Fäulnis herbeiführen. Da es öfter vorkommt, dass man beim Ankauf von Hyazinthen, Tazetten, Narzissen, auch Zwiebeln miterhält, die schon den Keim der Ringelkrankheit in sich tragen, obgleich sie von außen ganz fest und gesund erscheinen, so ist es notwendig, dergleichen Zwiebeln gründlich zu untersuchen, indem man die Schuppen um den Hals der Zwiebeln wegnimmt. Finden sich Zwiebeln, die mehr äußerlich angegriffen sind, so schneide man die krankhaften Stellen mit einem scharfen Messer aus und bestreue sie mit Kohlenpulver. Die Ringelkrankheit entsteht meist dadurch, dass die Zwiebeln entweder während ihrer Lagerzeit nicht luftig und trocken gelegen haben oder bei der Kultur im Sommer oder Herbst die Witterung mehr nass und kalt gewesen ist. Das Ausbleiben der Triebe bei holzartigen Pflanzen oder Zwiebeln und Knollengewächsen bezeichnet man mit Scheintod und tritt derselbe nach zu tiefem Einpflanzen der Knollen und Zwiebeln oder bei nicht zusagender Erde ein. Nach Entfernung der Ursachen wird in der Regel das Austreiben bald erfolgen. Wenn grüne Pflanzen außergewöhnlich schwache, lange und durstige schmale Zweige und Blätter treiben, die meist gelblich-grün, weich oder schlaff sind und nicht blühen, so liegt das sogenannte Verspillern oder Vergeilen vor. Das heißt, die Pflanzen sind durch Luft- und Lichtmangel chlorophyll- und stärkearm geworden. Da die Chlorophyllkörner, welche der grünen Färbung aller krautartigen Pflanzenteile zugrunde liegen, nur bei hellem Licht und öfterer neuen Luftzufuhr sich bilden und so zur Bildung neuer Pflanzen- und Blattsubstanzen und zur Regelung der Stoffwechselvorgänge beitragen können, so muss Luft- und Lichtmangel dergleichen krankhafte Erscheinungen im Gefolge haben. Der oben bemerkte naturgemäße Stoffwechsel besteht darin, dass die gesunden, chlorophyllhaltigen Pflanzen bei Nacht Sauerstoff aufnehmen und Kohlensäure ausströmen, dagegen bei Tage Kohlenstoff, Kohlensäure aufnehmen und Sauerstoff ausscheiden. Dergleichen vergeilte Pflanzen, wie sie vorher erwähnt würden, müssen allmählich an die Luft und das Licht gewöhnt werden, bis die verspillerten Zweige vollständig grün und kräftig geworden sind. Sehr oft werden auch weichholzige Pflanzen durch Maden, Schimmel, Pilze, Parasiten oder durch Unkraut, das unachtsame Weiße aus den Blumentopfen nicht entfernt worden ist, angegriffen. Die Ursache ist in den meisten Fällen übermäßiges Begießen, namentlich im Winter, während der ruhenden Vegetation oder Luftmangel. Vermeide man daher vor allem diese Unzuträglichkeiten, begieße im Winter nur, wenn es unbedingt nötig ist, und stelle die Pflanzen nicht so gedrängt auf, dass sie sich untereinander berühren. Entferne, sobald es bemerkbar wird, alles Unkraut und sonstige Schmarotzen, ehe sie zu sehr Wurzel fassen, denn wird das Unkraut zu groß, so wirkt es besonders bei kleinen Pflanzen sehr nachteilig, wenn beim Herausziehen einige Unkrautwurzeln zurückbleiben, die mit den Wurzeln des Topfgewächses verwachsen sind. Erstere verwesen und verursachen bei letzteren Wurzelfäulnis. Ferner suche man das Moos, welches sich zuweilen auf den Töpfen bildet, rechtzeitig abzuläusen, indem man die Moosschicht in den Töpfen sorgfältig abschält, die obere Erdschicht entfernt und durch neue ersetzt. Ist dagegen die Erde durchgängig verdorben oder versauert, dann ist ein Verpflanzen in passende Erde vorzuziehen und dabei so zu verfahren, wie es in vorhergehenden Abschnitten erwähnt ist und wie es die Behandlung und Pflege kranker Topfpflanzen erfordert. Moos und Flechten, die sich etwa an Zweigen oder Stängeln bilden, suche man sofort zu vernichten. Vom Frost betroffene Pflanzen jeder Art sind nur dadurch zu retten, wenn sie wiederholt mit kaltem Wasser bespritzt und in einem kühlen, natürlich frostfreien Raume zum allmähligen Auftauen und hergebracht werden. Bis zum völligen Auftauen und Wiederaufleben dürfen dergleichen Pflanzen in solchen Räumen den Sonnenstrahlen nicht ausgesetzt sein. Nicht selten werden auch Pflanzen von Wassersucht befallen, verursacht durch übermäßiges Begießen. Es macht sich diese Krankheit dadurch bemerkbar, dass die Blätter abfallen und sich einzelne Teile der Pflanzen verdicken und so nach und nach abfaulen. In solchen Fällen ist es gut, die Pflanzen sogleich auszutopfen und ihnen frische Erde zu geben, mit dem Begießen so lange einzuhalten, bis die neue Erde trocken und es sich zeigt, dass die Pflanze noch lebensfähig ist. Werden, wie dies häufig geschieht, die Blätter und Stängel krautartiger Pflanzen vom sogenannten Mehltau, Erispe, befallen, so hat man es mit einem Pilz zu tun, der insofern schädlich ist, als die befallenen Teile der Pflanze der Einwirkung von Luft und Licht unzugänglich werden. Das Bestreuen der vom Pilz befallenen, vorher anzufeuchtenden Pflanzenteile mit Schwefelblüte ist das beste Gegenmittel. Nur muss die Ausstreuung täglich 2 bis 3 Mal entfernt und wieder erneuert werden. Gegen Mehltau wird ferner noch empfohlen, Seifenwasser, Tabakslauge, Abguss von Wasser über geriebenen Meerrettich oder Abkochung von Lärchenbaumrinde. Den Zimmerpflanzen schädliche Tiere. Außer den im vorigen Abschnitten erwähnten Krankheiten leiden die Topfpflanzen auch durch verschiedene schädliche Insekten und Würmer. Es sind dies zunächst die Blattläuse, welche sich außergewöhnlich schnell vermehren und sehr bald junge Triebe und Blätter vernichten, indem sie den Pflanzensaft aussaugen, so dass Blätter und Stängel einschrumpfen und vertrocknen. Gewöhnlich aber befallen die Blattläuse nur kränkliche Pflanzen. Das beste und wirksamste Gegenmittel ist Räuchern mit schlechten Tabaksblättern, nachdem man die Pflanzen vorher befeuchtet hat, besonders den unteren Teil der Blätter, wo die Läuse sitzen. Um die Räucherung recht wirksam zu machen, werden die Pflanzen in eine Kiste oder ein Fass gestellt, in welchen so viel freier Raum bleiben muss, dass man einen Untersetzer mit glühenden Kohlen, auf welche feuchte Tabaksblätter gelegt werden, darin mit aufstellen kann. Die Kiste oder das Fass werden zugedeckt und die Pflanzen 1 bis 2 Stunden darin gelassen. Bei kleinen Pflanzen kann man sich zum Räuchern einer Gasglocke bedienen, unter welche man den Rauch bläst und den Abzug des Rauches durch luftdichtes Aufsetzen der Glocke verhindert. Nach dem Räuchern schüttelt und spult man die toten Insekten von den Pflanzen und Töpfen ab. Auch kann man statt des Räucherns das Besprengen der Pflanzen mit einer Abkochung von 1 Lot Quassia mit 3 Lot schwarzer Seife in 1 Liter Wasser mit Erfolg anwenden. Sind die Blattläuse nur erst in geringer Menge vorhanden, so genügt es schon, sie mit einem trockenen Pinsel auf ein Stück Papier abzustreichen oder zu wiederholten Malen Zigarren- oder Pfeifenrauch an die betreffenden Stellen zu blasen. Nur müssen die abfallenden Insekten jedes Mal entfernt und vernichtet werden. Sehr gut ist es auch, wenn man Marienkäferchen, Cochinella, einfangen und an die befallenen Stellen setzen kann. Sie vertilgen in kurzer Zeit eine Menge des Ungeziefers. Am besten schützt man seine Pflanzen gegen das Aufkommen der Blattläuse, wenn man die Pflanzen nicht zu eingeschlossen hält, für richtige Temperatur und öftere Reinigung derselben sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Blattläusen, von denen die nachstehend angeführten am häufigsten auftreten. Die Pelargonienblattlaus hält sich an der Blattunterseite und an den Blumenstielen krautartige Pflanzen, besonders der verschiedenen Arten von Pelargonien, auf. Rosenblattlaus lebt gesellig nicht nur an den Landrosen, sondern auch an Topfrosen, namentlich getriebenen, auf der Unterseite der Blätter, besonders an den jungen Trieben und Knospenstielen. Die Vertilgung geschieht auf die vorher beschriebene Weise. Schildläuse, Cochinea, kommen hauptsächlich nur bei hartholzigen Pflanzen vor, sind ebenso schädlich wie die Blattläuse, da sie sich von Pflanzensaft nähren. Auch sind sie mitunter schwer zu erkennen, weil sie anfangs nur als kleine erhabene Pünktchen auf Zweigen und an Stängeln oft vorkommen. Im ausgewachsenen Zustande sind sie leichter zu erkennen. Sie sitzen zerstreut auf größeren Blättern und säftigeren Stängeln, wo man sie einfach abkratzt oder mit einem Pinsel oder weichen Bürste abbürstet. Es kann aber auch hier die erwähnte Räucherung vorgenommen werden. Bei weichen und feinblätterigen Pflanzen empfiehlt es sich, die Schildläuse mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser abzuwaschen. Auf Zimmerpflanzen kommen hauptsächlich vor die Oleanderschildlaus, auf Oleander, Arbutus, Palmen, Magnolien, Akazien, Jasminen, Aloe und so weiter. Die Orangenschildlaus auf Orangen, Myrten, Magnolien, die Lorbeerschildlaus auf Lorbeer, die Palmenschildlaus, besonders auf Camarerupus caecus, Kaktusschildlaus auf Orangen, Palmen, Efeu und so weiter. Die Kaffeeschildlaus auf Kaffeebaum, Dracaena, Ruellia, Gardinia, Conjulina, Justitia und so weiter. Erdflöhe, Halticae, sind sehr gefräßige springende Käferchen, die namentlich jungen Pflanzen und Trieben nachstellen, kommen nur selten bei Zimmerpflanzen, besonders an Blumen und Sträuchern in Gärten. Das sicherste Mittel ist, die Pflanzen tüchtig abzuspritzen, im Schatten ins Freie zu stellen, wo die Erdflohe sich sehr bald entfernen werden. Der Blasenfuß oder Trips, auch sogenannte Fliege, ist ein schädliches, aus Amerika übergesiedeltes Insekt, hält sich an der Unterseite der Blätter auf und saugt den Saft aus Blättern und Stängeln, greift selbst die Oberhaupt derselben an und verursacht die sogenannte Schwindsucht. Die Blasenfüße erscheinen als kleine schwarze längliche Punkte, unter denen das wie eine Nadelspitze kleine Insekt sitzt, das nur mittelst Vergrößerungsglas bequem zu erkennen ist. Ihre Vermehrung wird umso zahlreicher, je mehr trockene Luft im Zimmer ist. Das vorzüglichste Vertilgungsmittel ist öfters Abbürsten mit einer Abkochung von Tabak und grüner Seife, worauf die Blätter mit einem Wasser sorgfältig abzuwaschen sind. Wir kennen zwei Arten von Blasenfüßen, die besonders bei den Zimmerpflanzen vorkommen, nämlich die rotschwänzige Blasenfuß oder sogenannte schwarze Fliege, lebt besonders auf Palmen, Kamelien, Farnkräutern, Gummibäumen, Azaleen und auf verschiedenen Arten von Kalthauspflanzen. Der Dracaenenblasenfuß, dessen vorzüglichste Nährpflanze die verschiedenen Dracaenenarten sind, auf denen man ihn oft zu Hunderten auf einzelnen Stellen zusammengedrängt findet, wo sie dann sehr oft das Vertrocknen der Blätter verursachen. Noch schädlicher als die vorher genannten Insekten ist die rote Milbe oder Spinne Acaris tellarius, die wie die Blasenfüße ein kaum wahrnehmbares, rotbraunes oder gelbliches Tierchen ist, das seinen Rüssel in das Zellgewebe unter der Oberhaut des Blattes steckt, dort den Zellsaft aussaugt und gleichzeitig die Blätter und Stängel selbst von saftigen Pflanzen ganz fein mit Fäden einspinnt, unter der sie ihre Eier verbirgt. Die von der Spinne befallenen Blätter zeichnen sich auf der Oberfläche durch zahllose, feine, schwarze, später gelb werdenden Flecke oder Pünktchen aus. Ihre zahlreiche Vermehrung wird der trockenen Luft in geschlossenen Zimmern zugeschrieben. Man tauche alle von der Spinne behafteten Pflanzen in einer sehr mit Wasser verdünnte Schwefelauflösung oder wasche dieselben öfters in einer Auflösung von schwarzer oder sogenannter grüner Seife. Auch ist ein fleißiges Begießen mit Wasser darauf, Bestreuungen mit Tabaksasche bei frischem Luftzutritt von bester Wirkung. Gegen die übrigen Milbenarten ist als Gegenmittel Schneeberger Schnupftabak auf die Blätter gestreut zu empfehlen. Die bekannten Kellerasseln, Kelleresel, Oniscus asilus, kommen namentlich im Kellerräumen, in Mauerritzen, unter Steinen usw. im Zimmer, in faulenden Holzsäften und unter Blumentopfen vor und fressen namentlich zarte Blätter und Keime ab. Man fängt sie, indem man ausgehöhlte Kartoffeln, Rüben, Kohlrabi, hohle Markknochen in die Nähe ihres Aufenthaltes legt, in welche hohle Gegenstände sie gern kriechen und aus denselben täglich abgelesen und getötet werden können. Der Ohrwurm, Forficula auricularia, nährt sich von süßen Pflanzensäften und Früchten und frisst gern die Knospen an, lebt gesellig an dunklen Orten, wie die Kellerasseln, unter Blumentopfen und Steinen und so weiter. Man fängt sie in Blumentopfen, in die man Moos legt, in Hornschuhen, ausgeholten Sonnenrosenstängeln und so weiter, die man ausklopft und die gefangenen Ohrwürmer tötet. Ameisen, Formicae, schaden zwar den Pflanzen weniger, vertilgen sogar die Blattläuse, können aber im Zimmer oft recht lästig werden. Man vertreibt sie des Nachts von den Blumentöpfen, wenn sämtliche Tiere im Baue sind, indem man die Pflanze, bei welcher sie sich aufhalten, über einem Gefäß mit kochendem Wasser austopft und die Erde mit den Ameisen in das kochende Wasser fallen lässt, worauf natürlich die betreffenden Pflanzen gleich wieder in frische Erde eingepflanzt werden müssen. Raupen von Blattwespen und Schmetterlingen, die vielleicht zufällig mit den Pflanzen von Blumenbrette eingebracht worden sind, liest man sorgfältig ab, sobald man sie entdeckt. Nackte Schnecken finden sich oft im Aquarium und Terrarium vor. Bei Nacht fressen sie die zarten Pflanzenteile ab, während sie sich am Tage in ihren Schlupfwinkeln aufhalten. Man fängt sie bei Nacht, indem man mit dem Lichte absucht und sie tötet. Regenwürmer, Lumbricus terrestris, sind insofern sehr schädlich, als sie die Erde in den Töpfen durchwühlen und die Abzugslöcher verstopfen, infolgedessen das Wasser nicht abziehen kann und die Erde versauern muss. Dass Regenwürmer da sind, bemerkt man sehr bald, indem sich auf der Oberfläche kleine Häufchen ausgestoßener Erde bilden. Ein gutes Mittel zur Vertreibung der Regenwürmer ist, dass man den Blumentopf stark mit lauwarmem Wasser begießt und sofort die Erde mit reinem, vorher ebenfalls in lauwarmem Wasser eingetauchten Flanell- oder Tuchlappen bedeckt. Nach kurzer Zeit wird man die Würmer unter dem Lappen liegen finden, ablesen und entfernen können. Ratten und Mäuse sind für die Zimmergärtnerei ebenfalls gefürchtete und schädliche Gäste, da sie junge Pflanzenteile, Zwiebeln und Knollen benagen. Diese gefräßigen Tiere entledigt man sich einfach durch Fallen, welche man zwischen Blumentopfen und neben den Zwiebeln und Knollen aufstellt. Besonders auch im Keller. Ende von 8. Abschnitt. Ende von Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch.